Hallo Toulouse. Und bonjour Hambourg. Oder eigentlich sollte es ja besser bonsoir heißen, oder? Ja, schon, aber dann fehlt der Reim. Ah ja, gut. Wir sind also natürlich auch herzlich willkommen allen anderen Hörerinnen und Hörern da draußen. Wie ihr merkt, wir Ja. haben schon eine ganze Weile nicht mehr gepodcastet. Es holpert ein bisschen. Das ist jetzt, glaube ich, auch schon der dritte oder vierte Start. Aber ich denke, ihr seht es uns nach und wir versuchen unser Bestes. Genau, ja, wir haben tatsächlich 6 Wochen lang nicht aufgenommen. Das war nicht so lange geplant. Wir hatten eigentlich nur eine 4-wöchige Pause geplant, aber mir sind ein paar unvorhergesehene Dinge dazwischen gekommen und ja, so mussten wir verschieben und wir haben dadurch leider keine Sofa-Folge geschafft, weil wir so das Zeitfenster von Julia in Hamburg verpasst haben. Und jetzt ist Julia gerade seit heute wieder in Toulouse und Genau, jetzt gibt es doch keine Sofa-Folge. es ist nämlich Mittwochabend inzwischen, 9 Uhr, und ich bin heute früh um 7 geflogen. Von daher, wie gesagt, seht es uns nach. Ich habe schon gemerkt, meine Kondition lässt ein bisschen nach. Wir schauen mal, wie weit Ja, wir kommen. genau. Wir versuchen uns zu beeilen, weil in den 6 Wochen haben wir natürlich auch nichts gemacht, was man erzählen könnte. Insofern, ja, wir gucken einfach mal, wie sich das hier so anlässt. Dann sollen wir gleich einsteigen, Ich Julia. wollte gerade sagen, lass uns doch einfach mal anfangen. Was ist denn fertig geworden bei dir? Der Freundpulli ist fertig. Stimmt, und er hat coole Fotos gekriegt. Ja, obwohl die sind nur mit der Handykamera und diese Farbe ist ja einfach unfotografierbar, ne? Aber er sieht toll aus. Und er steht ihm gut. Und er passt. Der sieht schon echt gut aus. Ich glaube, er hätte einen Tick länger sein können noch. Aber vom Sitz her, von der Naja. Passform, ist er echt großartig. Und ich habe ihn auch zu, also den Freund im Pulli sozusagen, habe den Pulli dann auch immer wieder begrabbeln müssen und bin ganz stolz auf mich, weil die Nähte alle so toll aussehen. Und darf man das? Ich finde schon. Bei der Arbeit, die da drin steckt, darf man das auf jeden Fall. Ja. Das muss man sogar. Ja, den habe ich unterwegs in der, also auf dem Weg wohin, habe ich den fertig gestrickt und ihm dann höchstpersönlich und höchstfeierlich überreicht. Und er war auch ganz hin und weg und freut sich auch, dass der so gut passt. Und die Farbe ist toll. Er trägt ihn auch eigentlich hoch und runter. Also jetzt in Toulouse wahrscheinlich nicht mehr, weil es hier ein bisschen wärmer ist. Und hat dann auch gleich schon geguckt, was es noch für andere Farben gibt. Also er hätte sich da noch zwei Farben ausgeguckt. Es könnte dann jetzt auch bitte den nächsten geben. Naja, du weißt jetzt immerhin, welche Änderungen du so brauchst. Ja, wobei, wie gesagt, ich glaube, wenn ich den nochmal stricke, dann würde ich den tatsächlich mindestens 5 cm länger machen. Und nicht einfach nur im Bündchen, weil dann stimmen die Proportionen, finde ich, nicht, sondern dann im Körper. Aber ja, die ganze Ausprobiererei und so, die kann ich mir dann schenken und kann das relativ gut nachstricken. Ja, das hoffe ich doch. Aber natürlich auch nur in der Wolle, mit der ich es jetzt gestrickt habe, ne, damit die Maschenprobe stimmt. Ja klar, aber da gibt es ja mehrere Farben, das ist ja. Ja, da gibt es relativ viele Farben, aber es ist dann natürlich auch ein Investment, ne? Naja, dann lohnt es sich aber auch. Ja, die Wolle ist schon toll. Also das war die Loft von Brooklyn Tweed. Und das ist jetzt ein Männerpulli, der unter 350 Gramm wiegt. Nicht schlecht, das geht doch gerade dann noch vom Invest. Ja, es sind ja nur 50 Gramm Knäule. Ja gut, aber trotzdem, 350 Gramm, finde ich, ist noch eine überschaubare Menge. Also Männerpullover können da, glaube ich, deutlich mehr brauchen. Ja, das liegt aber, glaube ich, daran, dass die als Woolen, also als Gott, Streichgarn versponnen ist. Ja, für alle, die es vielleicht auch da draußen gehört haben, das war gerade mein Freund, der hat da, glaube ich, eine Weinflasche geöffnet. Das klang sehr witzig. Aber wir sind nach 3 Wochen in die Wohnung zurückgekommen und die ist eben sehr aufgeheizt, deswegen muss ich hier entgegen des sonstigen Setups ein bisschen die Tür auflassen und möglichst viele Fenster. Und das bedeutet, dass ihr vielleicht hin und wieder ein bisschen was mitbekommt von dem, was in der Wohnung passiert. Dann ist doch nur gut, dass da nicht noch Hunde und Katzen rumlaufen, die hier die Krach machen können. In der Tat. Ja. Das könnte noch lustig werden. Ja, also damit ist ein großes Kapitel für dieses Jahr beendet. Der Freundpulli ist fertig, in pflegliche, liebende Hände übergeben und gut angekommen und ich mag ihn auch sehr gerne. Was das Stricken angeht, habe ich ansonsten eigentlich nichts fertig bekommen. Ich habe noch eine ganze Menge gesponnen. Ich weiß nicht, ob du zwischendurch vielleicht über deine Strickprojekte erzählen möchtest oder Nö, mach mal, wie ihr seht, wir weil sind top fertig gestrickt abgestimmt. habe ich tatsächlich nichts. Nee, Okay. mach mal deine Sachen, die fertig sind, komplett. Dann habe ich, es war ja Tour de Vlies und ich bin während der Tour, also die ist ja ungefähr 3 Wochen lang, die erste Woche war ich relativ aktiv noch und Woche 2 und 3 bin ich dann ziemlich eingebrochen und hatte mir dann aber vorgenommen, dass wenn ich dann wieder Zeit habe, ich ja so ein bisschen mehr spinne. Ich hatte mir auch ein paar Projekte rausgesucht und das ist tatsächlich so gekommen. Also ich habe hier in Frankreich tatsächlich nichts weiter fertig bekommen, nur ein bisschen was weiter gesponnen, aber das kommt dann gleich. Aber ich habe, und da greife ich jetzt schon mal ein bisschen vor in den Bereich und sonst so, ich habe mein neues Spinnrad bekommen. Also ich habe ja schon zwei, wobei, also das eine ist ja eigentlich nur als Überbrückungsrad gedacht gewesen für Deutschland, bis das jetzige Rad kommt. Das ist aber so eine Sache. Also ich habe jetzt ein Michi, ja, Michi heißt es, von Gerhard von Schwarzenstein. Also ich habe festgestellt, es gibt zwei große aktive Spinnradhersteller in Deutschland im Moment und ich habe von beiden ein Spinnrad. Und es ist so ein technisch High-End-Rad, muss man sagen. Also ich finde es jetzt nicht besonders schön, aber es kann halt wirklich alles. Ich hatte so ein bisschen Außer Eier Schwierigkeiten. legen. Oh, ich bin mir sicher, das kriegen wir auch hin. Entschuldigung. Ja, nee, es ist wirklich so. Es bietet unglaublich viele Möglichkeiten. Ich hatte ein bisschen Anlaufschwierigkeiten mit den Einstellungen, weil ja, es ist eben ein wirklich technisches Rad. Es sieht nicht aus wie ein klassisches Spinnrad. Es wird viel über unterschiedliche Riemen gemacht und dergleichen. Ich habe am ersten Tag ein bisschen gekämpft, hatte mir extra so ein, ich hatte so einen kleinen Restkammzug, habe mit dem gearbeitet. Das war jetzt vielleicht auch nicht die beste Wolle, einfach von der Zusammensetzung her, aber ja, es hat gereicht, um das auszuprobieren. Das waren dann auch die ersten, ich glaube, 30 Gramm oder so. Das war so eine Mischung mit Wollanteil, Leinen, Bananenfasern. Das klebt dann natürlich manchmal so ein bisschen aneinander. Ist auch eher zum langen Auszug geeignet und langer Auszug ist nur das bei dem Rad, bei dem man tatsächlich mit den Einstellungen ein bisschen spielen muss. Also hätte ich anders sinnvoller machen können, habe ich aber nicht. Egal. Ja, aber nachdem einmal der Knoten geplatzt war, muss ich sagen, habe ich unglaublich gerne an dem Rad gesponnen. Ich habe es auch mit nach Helgoland in den Urlaub genommen. Ja. Ist ja ein Reiserad, ne? Genau, ihr habt mit in den Mini-Flieger genommen. Ja. Ich War hab's bestimmt halt. sehr lustig für die Mitreisenden. Na, die sehen das ja nicht. Also ich habe das Spinnrad, man kann den Spinnkopf runterklappen, beziehungsweise ich habe ihn einfach ganz abgeschraubt, das ist auch nicht viel schwerer. Und hab dann so, du kennst doch diese IKEA-Tüten, oder? Diese großen, was ist das, so ein Plastiksackstoff. Und aus dem gleichen Material, aber in einer anderen Form, ein bisschen schmaler, hatte ich einfach eine Tüte, da habe ich das Spinnrad reingestellt und dann den Spinnkopf dazu getan und dann aber alles so ein bisschen mit einer Decke eingewickelt. Also für den Unwissenden war nicht zu erkennen, was es ist. Ich habe dann nur den Piloten, der ja das Gepäck dort mit einlädt, kurz gesagt, dass das etwas Fragiles wäre und ich mich freuen würde, wenn er da noch vorsichtig mit umgeht. Und es ist alles ohne Probleme angekommen. Also auf dem Rückweg habe ich sogar noch weiter auseinandergebaut, weil man kann dann am Spinnkopf auch noch den Flügel abnehmen und so, dann ist es alles schmaler. Aber ja, ich bin mit meinem Spinnrad nach Helgoland geflogen. Sehr schön, aber du hast es dann hier gelassen oder hast du es wieder mit nach Toulouse genommen? Also wieder hast du es mit nach Toulouse genommen. Ich habe ernsthaft überlegt, ob ich es mit nach Toulouse nehme. Aber es ist eigentlich Blödsinn, weil ich habe hier auch noch, also ich habe ja hier auch ein Spinnrad und ich habe hier auch noch genug auf den Spulen. Es ist jetzt nicht so, dass ich dringend dieses und nur dieses Rad hier benötigen würde. Und es war ja vor allen Dingen auch als Rad für Deutschland gedacht. Ja. Ja, und ich habe auch beschlossen, dass das Übergangsrad, das ich hatte, das Bliss, das ist ja Woolmakers Bliss, ist auch eine relativ neue Firma, also da steht, glaube ich, eigentlich Loette hinter, aber Bliss macht halt seit ein paar Jahren so kleine Kadira und eben auch ganz schlichte Einsteiger, aber wie ich finde, sehr schöne Spinnräder. Das werde ich auch erstmal behalten. Das ist halt, das tritt sich so schön und da ist dieses riesige Schwungrad und das ist so meditativ, wenn man diesem riesigen weißen Rad zuguckt. Und es hat so jedes irgendwie seine Daseinsberechtigung, habe ich festgestellt. Ja, und verkaufen kannst du es ja immer noch. Ich meine, es läuft ja nicht weg im wahrsten Sinne des Wortes. Nee. Und es Und verliert wahrscheinlich nicht an Wert, wenn es ungenutzt im Schrank rumsteht in der Wohnung. nee, wahrscheinlich eher nicht. Und ich meine, das Bliss, das ist auch vom Preis her eher ein Einsteigerrad. Das ist schon okay. Und das Michi, weil das ja ein Reiserad ist und ich das zusammenklappen kann, das liegt jetzt tatsächlich im Schrank. Aber ist doch gut, dann staubt es auch nicht ein. Ja, und ich dachte, dann stelle ich die Wohnung meines Freundes nicht so zu mit meinen zwei Spinnrädern in der Stadt, in der ich so wenig Zeit verbringe. Ja, das ist natürlich keine schlechte Idee. Ja. Aber dann musste ich natürlich noch ein bisschen mehr ausprobieren und habe, wobei das habe ich gar nicht auf dem Rad gesponnen, sondern nur gezwirnt. Ich hatte auf dem anderen Rad noch einen Kammzug von der Regenbogenwolle, der dann auch regenbogenfarbig gefärbt war, angesponnen, schon vor einer ganzen Weile. Es ist so ein gedeckter Kammzug allerdings. Ist mit BFL, mit Alpaka ein bisschen, mit Bambus und ich glaube, die ursprüngliche, die Ausgangswolle ist schon so ein bisschen, auf jeden Fall mit schwarzen Fasern auch durchzogen, schwarz und weiß. Und ich denke auch vom Grundton her ein bisschen grau schon. Und dadurch wirkt das zwar sehr lebendig, aber eben gedeckt vom Farbton. Und da hatte ich noch so ein Stück übrig, das habe ich dann zu Ende gesponnen und dann auf dem neuen Rad gezwirnt. Und das geht so fix, das ist unglaublich. Ja, Ihr ich. müsstet Julias Gesicht dazu sehen. Das ist sehr nett. Sie guckt völlig verträumt. Also Ja, es muss echt toll sein. ich bin ja immer so ein Dünnspinner. So, dick ist für mich schwierig, was eigentlich auch okay ist, weil ich ja auch selten mit dicker Wolle stricke. Und das bedeutet ja aber, man schafft immer nur die gleiche Meteranzahl in der Minute, mehr oder weniger. Wenn ich also dünn spinne, brauche ich einfach länger. Und deswegen ist es so toll. Ich hatte schon von anderen gehört, dass dieses Rad relativ fix ist. Und ich habe auch überlegt, mir noch den sogenannten Schnellspinnflügel mit dazu zu holen. Also hatte ich jetzt erstmal nicht, ne? Ich hatte halt erstmal nur das Rad bestellt und wollte mal gucken, wie ich damit so zurechtkomme. Ich habe das ja nur einmal Probe gesponnen. Und ich meine, Zubehör nachbestellen kann man jederzeit. Ne? Das Das ist ja geht dann immer. eine andere Wartezeit, weil auf das Rad habe ich jetzt seit, ich will sagen, 2016 war ich auf dem Treffen der Handspinngilde. Oktober 2016. Also bald 2 Jahre. So lange habe ich aufs Rad gewartet, ein Dreivierteljahre. Ja, das heißt, den Regenbogenkammzug, den habe ich fertig gesponnen. Der glänzt auch so schön durch diesen Bambusanteil da drin. Ha! Ich weiß natürlich noch nicht, was ich damit machen soll, Du ne? mit Regenbogenwolle, ja, das kann ich mir auch gerade super vorstellen, Entschuldigung. Aber es ist Ich bin total heute so ein bisschen gedeckt. sarkastisch, glaube ich. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Aber wir waren ja auf Helgoland und da war so ein kleiner Laden und die hatten irrsinnig lustige Postkarten. Und eine, die mich irgendwie angesprochen hat, ich weiß auch gar nicht warum. Ich komme aus Ironien, das liegt am sarkastischen Meer. Sehr schön. Ja, also das war der Regenbogenkammzug und dann habe ich so richtig, bin ich aus meiner, was heißt aus meiner Komfortzone raus? Ich spinne ja schon gerne auch abgefahrene Sachen. Ich weiß dann halt nur immer nicht, was ich hinterher damit tun soll, ne? Das leidige Problem. Ich habe das hier mal parat gelegt. Das tut mir jetzt auch leid für alle die, die nicht per Video dabei sind. Ja, aber das hast du schon auf Ravelry fotografiert, oder? Ich Ja, habe das schon mal gesehen. ich habe jetzt Das können wir auch ja frische verlinken in den Fotos. Shownotes. Ja, machen wir eh. Ich habe auch frische Fotos nochmal heute gemacht bei ordentlich Ja. Licht. Das ist ein sogenanntes Corspun. Das heißt, ich habe einen relativ dünnen Sieht Faden witzig als aus. Basis genommen und dann wickelt sich die Wolle, also ich hatte ein großes Bett. Und das ist so, ich kann, ach Mist, ich kann das jetzt auch, ich wollte es mir gerade an die Wange drücken und habe natürlich ausgerechnet die Wange genommen, wo das Mikrofon ist. Also, wenn ihr da Rauschen hört, das ist das Kaschmir und Merino und Mohair am Mikrofon, weil das ist irgendwie so ein ganz wildes Bett gewesen mit Seiden, Silk Noils drin, mit ein bisschen Kaschmir, das ist ganz fluffig, mit richtigen Mohairlocken und das hat total Spaß gemacht, das zu spinnen. Eigentlich könnte ich mir vorstellen, nur sowas zu spinnen. Aber was mache ich halt dann damit? Tja, ich nehme es dir nicht ab, das hat mir zu viel Mohair. Das ertrage ich nicht. Das Weil ich sind finde es aber sehr nur, schön. das sind halt nur die Locken, die da so drin sind. Guck, so. Ja. Ich weiß trotzdem nicht, ob ich es dann vertragen würde und dann wäre doof, wenn ich damit irgendwas mache, was ich in der nicht vertrage. Ja, da kamen auch Aber noch es sieht Bekannte sehr cool vorbei. aus. Ja, da kamen noch Bekannte vorbei, die sagte dann, ja, da musst du eine Strickjacke draus machen, weißt du, so ganz kuschelig und flauschig. Ja. Aber das filzt ja dann auch wie Sau. Oh. Naja. Aber das macht so Spaß. Naja. Ich könnte sowas ja auch ohne Mohair spinnen. Dann hast du Ja, die vielleicht Verwendung Farbwelt gefällt dafür. mir schon. Ja, ich finde die Farbe toll und ich finde auch, dass es toll aussieht. Ich weiß zwar auch nicht, was ich draus machen würde, aber mir würde bestimmt was einfallen. Ja, ich hatte überlegt, zum Verweben geht's halt. Ja, Das ist so das der Klassiker bestimmt. für solche Korsbands. Mütze? Ja, Mütze oder irgendwie so ein Loopschal oder sowas. Ja. Ja. Das einzige Problem ist, dass man sowas relativ langweilig stricken muss. Also sprich, da kann man nicht viel Muster reinstricken, weil das dann einfach doof ist und da habe ich immer keinen Bock drauf. Wobei beim Weben machst du ja auch relativ schlichte Sachen vom Muster Ja, her, beim oder? Weben, ja, das geht, aber das ist ja irgendwie an, da stört mich das irgendwie nicht so. Dazu aber gleich mehr. Okay. Ja, das war's dann auch von meinen fertigen Projekten. Also ein Strickprojekt, drei Spinnprojekte in unterschiedlicher Größe. Das ist eine ganz gute Ausbeute, finde ich. Ja, finde ich auch. Ich muss gerade einmal gucken, ob ich letztes Mal von den Dingern erzählt habe, die ich gerade noch. Nein, habe ich nicht. Oh Mist, dann muss ich das ja heute auch noch erzählen. Dann habe ich doch was fertig gestrickt. Ich muss mal Aha. gerade meine Notizen ergänzen. Deswegen klappert es hier gerade kurz an der Tastatur. Und zwar habe ich tatsächlich was fertig gestrickt, nämlich ein paar Babyschühchen für unsere Nachbarn, die im Sommer das zweite Kind bekommen haben. Und da habe ich dann relativ spontan so ganz kleine Schühchen angestrickt, die eben so ein bisschen wie so ein Kimono-Style. Man strickt quasi ein T und näht dann die Teile so zusammen, Ah, dass die sowas habe sich ich so auch als überlappen. Hausschuhe irgendwo gesehen. Genau, ich habe nur leider kein Foto davon gemacht, bevor ich es verschenkt habe, weil Ja. es irgendwie, das war in der Zeit, als es so heiß war und da hat mein Gehirn nicht so funktioniert. Und ja, ich wollte da nicht klingeln, um zu fragen, ob ich nochmal kurz die Dinger fotografieren dürfte. Insofern müsst ihr ohne ein Foto auskommen, aber ich habe die Anleitung ich habe ein Projekt angelegt und die Anleitung verlinkt, da könnt ihr euch dann ungefähr vorstellen, wie es aussieht. Darüber hinaus habe ich tatsächlich, obwohl ich mir Mühe gegeben habe, keins richtig fertig. Eins ist fast fertig, nämlich mein The Shift. Das ist ja so ein etwas schräg gestrickter Loopschal, beziehungsweise so ein komisches Dreieck, was man schräg strickt und dann wird es hinterher zusammengenäht. Es ist fertig gestrickt, aber ich habe noch nicht alle Fäden vernäht und es vor allem noch nicht zusammengenäht. Deswegen hängt es noch in meiner VIP-Kategorie, aber das hätte ich eigentlich sehr gerne in fertig euch vorgestellt und dir, aber das hat leider nicht gepasst. Ich habe Das es nicht klingt, mehr als würdest, geschafft. das klingt, als würdest du sparen für dein persönliches Stash-Dash. Nein, nein, es war tatsächlich ich habe einfach keinen Bock gehabt, Fäden zu vernähen und Dinger zusammenzunähen. Und irgendwie, ja, deswegen ist es noch nicht fertig. Na gut. Aber egal, es fehlt aber tatsächlich nicht mehr viel. Es ist vielleicht noch so eine Stunde mit Fäden und Zusammennähen und so dran zu tun. Aber die hatte ich bislang nicht. Die Stunde, meine letzten Wochen waren etwas ungeplant anders, als ich wollte, habe ich ja vorhin schon angedeutet. Und ja, da ist sowas eben auch auf der Strecke geblieben. Was habe ich denn sonst gemacht? Ich habe relativ viel genäht. Ich habe einen Turnbeutelrucksack nochmal genäht. Diesmal für meine Mutter, die leider gerade das Vergnügen hat, 12 Wochen an Krücken gehen zu dürfen. Deswegen eben auch mein ungeplantes Chaos. Ich war da vor Ort für ein paar Tage, um einfach da den Einstieg zu erleichtern. Und ja, Details erspare ich uns allen. Das war nicht so erfreulich alles. Aber es geht ihr soweit gut. Aber jetzt habe ich hier halt so einen Turnbeutel gemacht, weil ich dachte, wenn sie an Krücken geht, ist das halt cool, weil dann kann man entweder im Rucksack oder wenn sie sich das irgendwie quasi vor dem Bauch hängt wie so ein Känguru, dann kann sie damit zumindest ganz gut Dinge transportieren, weil wenn man mit zwei Krücken unterwegs ist, hat man ja keine Hände frei. Und dann Hosentaschen haben auch nur begrenzt Platz und insofern ist das Ja. ganz cool. Und deswegen dachte ich, mache ich ihr so einen Turnbeutelrucksack. Es ist zwar eigentlich nicht so das typische Seniorenutensil, aber meine Mutter ist auch keine typische Seniorin. Insofern kann ich ihr, glaube ich, auch einen Turnbeutelrucksack machen. Und genau, den habe ich genäht und aber auch nicht fotografiert. Ihr seht, es war alles etwas verpeilt bei mir. Dann habe ich mir aus braunem Sweatshirt-Stoff einen Rock genäht nach einer relativen Freestyle-Anleitung, die einfach nur sagte, nimm folgende Maße und schneid dann so und so. Und das hat funktioniert und passt. Hatte ich sogar schon mal an und ist nicht von mir runtergefallen und keiner hat gesagt, wie, was hast du denn an? Also ich glaube, es passt. Das habe ich noch nicht fotografiert. Das kann ich aber noch fotografieren, weil es ist ja noch hier. Bei Jersey hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das runterrutscht. Ja, keine Ahnung. Es ist so ein bisschen. Also ich hatte es an bei der Chorprobe, wo wir ja den ganzen Abend stehen. Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ich hatte halt das Handy noch, mir Taschen da dran gemacht, hatte das Handy in der Tasche. Und dann dachte ich die ganze Zeit, oh, das fühlt sich an, als würde dieser Rock runterrutschen. Er rutscht aber tatsächlich nicht. Aber ich habe halt kein festes Gummiband oder so eingezogen. Es ist halt oben wirklich nur so ein Jersey-Bündchen. Und dadurch spürt man dieses Bündchen nicht so. Und dann, oder spüre ich dieses Bündchen nicht so. Und dann ist es tatsächlich die ganze Zeit das Gefühl so, ist das jetzt auch nicht wirklich runtergerutscht? Ich habe wirklich gefühlt alle 10 Minuten an mir rumgetastet, ob der Rock noch da ist, wo er hingehört. Ich glaube, außer mir ist es aber keinem aufgefallen, aber ich war irgendwie etwas unentspannt. Vielleicht muss ich da nochmal ein Gummiband einziehen, nur damit ich besser spüre, wo das Bündchen von dem Rock ist. Mal sehen. Und dann habe ich endlich es geschafft, mich mit dem Thema Saum mit der Zwillingsnadel nähen zu beschäftigen und habe an einem Langarm-Shirt, was ich schon vor Monaten gemacht habe, endlich mal die Ärmel und unten den Saum mit der Zwillingsnadel umgenäht und es ist ziemlich cool und gerade geworden und ich bin ganz stolz auf mich. Und an einem Rock, den ich auch schon länger im Winter irgendwann genäht, das war auch so ein Jeans, eine abgeschnittene Jeans oben und ein Stück Stoff unten. Da hatte ich auch noch keinen ordentlichen Saum dran. Das habe ich da jetzt auch mit der Zwillingsnadel gemacht. Das ist ein bisschen schief geworden, aber ich glaube, es fällt nicht wirklich auf, wenn man nicht ganz genau hinguckt. Und insofern kann ich das auch so anziehen und bin da ganz zufrieden mit. Aber das Allercoolste, was ich in den letzten Wochen gemacht habe, ich habe relativ spontan mir einen Termin gemacht in der Weberei im Kloster Lüne in Lüneburg. Ich habe die Fotos gesehen, ich habe die Fotos gesehen. Ja, du hast die Fotos gesehen. Ich habe endlich auch noch mal ein bisschen hübschere gemacht. Die muss ich noch auf Ravelry einstellen. Die sind noch auf der Speicherkarte. Genau, da kann man Workshops buchen, wo man sich entweder ein ganzes Wochenende dahinsetzt in kleinen Gruppen oder man darf sich auch als Einzelperson unter der Woche bei denen hinsetzen. Da ist dann immer die Weberin, die an dem Tag gerade Dienst hat, sozusagen in der Werkstatt. Und man kann dann zusätzlich da arbeiten. Hier sind so zwei, drei Webstühle oder vier, die eben für Anfänger und Gäste und Kursteilnehmer vorbereitet sind. Und dann habe ich das gemacht und habe mir unter der Woche, weil ich noch ein paar Urlaubstage übrig hatte, habe mich da unter der Woche eingemietet und sozusagen und habe dann entsprechend für 2 Tage eine Gebühr gezahlt plus Materialkosten und konnte nach 2 Tagen einen gewebten Schal mitnehmen, der eine Baumwollkette hat und Merino-Schussfäden. Und es waren so überhaupt total meine Farben und deswegen musste ich genau daran arbeiten. Das war so blau, grau, Petrol in verschiedenen Varianten als Blockstreifen in der Kette. Das sah ziemlich cool aus. Und dann habe ich entsprechend mit zwei Grautönen Schuss da reingeschoben und das war ziemlich cool. Sieht ziemlich cool aus. Ich bin ganz stolz. Ich habe die Fransen noch nicht verfranselt sozusagen. Also sie muss ich noch zwirnen, verzwirbeln. Das habe ich noch nicht geschafft. Aber da die letzten Wochen ja auch kein Wetter waren, wo man irgendwelche Schals hätte tragen können, hatte ich da keine wirkliche Eile. Und ja, da ich für 2 volle Tage bezahlt hatte und ich damit schon am zweiten Tag 2 Stunden vor Ende dieser Zeit fertig war, hatte ich die Wahl zwischen ich mache jetzt Schluss und fahre nach Hause. Oder ich probiere noch was und ich habe mich natürlich, wer hätte es anders erwartet, für ich probiere noch was entschieden und habe einen Webstuhl genommen, der mit Leinen in der Kette bespannt war und so eingerichtet war, dass man da ein relativ kompliziertes Muster dran weben konnte mit, ich weiß nicht mehr, ich glaube 6 bis 8 Tritten unten. Ich weiß es gerade schon gar nicht mehr auswendig. Es war auf jeden Fall sehr cool und da habe ich mir dann aus Leinen, es war so graues Leinen da drauf und ich habe mit Blau dann da rein so ein Muster gewebt und ja, da bin ich ziemlich stolz drauf. Doch, ich habe mit Blau da reingewebt und habe da so ein kleines Tuch gemacht, was Naja, für ein Handtuch ist es zu klein. Eine Freundin meinte, hängst doch an die Wand und rahmst. Das fand ich jetzt irgendwie. Ich bin ja nicht so der Dekomensch, aber ich habe überlegt, so als Tüchlein in den Brotkorb zum Beispiel. Hat das die Oh richtige ja. Größe? Genau, und da kommt es dann rein. Und da bin ich total stolz drauf, weil ich das, glaube ich, ziemlich fehlerfrei hingekriegt habe. Und Darf ich fragen, also nur wenn du das hier sagen möchtest, was man da so zahlt an Gebühr? ja, das kann ich sagen, weil das ist ja da, ich weiß nicht, ob es auf der Website steht, man zahlt 45 € am Tag, was ich jetzt völlig okay finde. Und das Weben an sich ist dann ja nicht so super duper schwierig. Die einzige Herausforderung, die man so hat, ist halt zu gucken, wie kriege ich es hin, dass man das gleichmäßig anschlägt, dass man nicht mal fester und mal lockerer hinter die Schussfäden hat. Und dass man die Ränder halbwegs ordentlich kriegt, das ist sozusagen das, was man an dem Tag für sich selber übt. Aber die müssen einem da ja nicht so viel beibringen. Aufwendiger wäre es, wenn man lernen würde, wie man jetzt so ein Ding bespannt, wie man die Kettfäden vorher eben entsprechend vorbereitet und so. Also das wäre richtig aufwendig, aber da gibt es separate Kurse für. Aber da kann man ja durchaus auch ein paar Tage verbringen, so einen Webstuhl zu bestücken. Und in diesen 45 €, also ist dann, also was ist da drin? Ist dann schon eine Kette aufgebäumt Genau, oder? die haben mehrere Webstühle mit fertig aufgezogenen Ketten. Und man kann sich dann halt einen davon aussuchen, der einem am meisten zusagt. Und dann zahlt man hinterher noch das Material nach Verbrauch Okay. von dem, was man dann tatsächlich verwebt hat. Das heißt, selber Kette aufziehen kann man nicht. So spontan nicht. Also, wenn man das machen will, kann man da sicherlich anfragen und fragen, wann sie das machen. Also, die machen das halt so nicht, weil sie halt sagen, das rechnet sich dann für die nicht. Also die ziehen halt dann relativ lange Ketten auf, sodass sie da Klar. mehrere Leute hinterher durchjagen können, weil dann man kann ja einfach abschneiden und neu verknoten. Ja, klar. Und dann ist es halt für die vom Aufwand her auch irgendwas, was sich rechnet. Ja. Das bringt halt für die relativ wenig, wenn sie mehrere Tage Aufwand haben, um den Webstuhl fertig zu machen, um dann einen Teil darauf zu weben, weil dann ist das einfach vom Preisverhältnis her, steht der Preis in keinem Verhältnis zu dem, was dabei rauskommt. Klar. Deswegen, also ich weiß nicht, ob sie das machen würden. Das müsste man einfach vor Ort anfragen. Okay. Genau, und was die halt auch machen und was sie sehr viel verkaufen, sind Wolldecken. Die sind ziemlich cool und ich finde halt für eine Wolldecke, also angemessener Preis für das, was an Arbeit drinsteckt, aber für eine Wolldecke, die ich mir ins Wohnzimmer lege, wäre es mir jetzt spontan zu teuer. Aber ich habe gefragt und ich darf im Oktober noch mal einen Tag wiederkommen und mir selber eine Wolldecke weben. Dann wird sie nicht ganz so teuer, weil ich dann halt meine 45 € für den Tag bezahle plus das Ja. Material und das ist halt was anderes, als wenn du dann noch einen ganzen Tag Arbeitsleistung drauflegst. Das heißt, an so einem Tag kommst du mit einer Woll kriegst du eine Wolldecke fertig? Also sie meinten, bei dem Tempo, in dem ich gearbeitet habe, würde ich eine Wolldecke an einem Tag schaffen. Was sind denn da die Formate dann für so eine Wolldecke? Ich weiß nicht. Also ich weiß nicht ganz genau, wie breit sie es aufgespannt haben, aber sowas wie zwischen 1,30 und 1,50 und dann halt Ui. Länge entsprechend, wie man kommt. Ja, klar. Also die waren relativ cool. Das Problem war, als ich da war, waren es knapp 30 Grad. Also in den beiden Tagen, also es kamen ganz viele Besucher da rein und also man fühlt sich da wie im Zoo, wenn dann so eine Busladung Senioren da reinkommt. Das ist schon ziemlich krass. Irgendwann tätschelte mir so eine ältere Dame auf die Schulter. Ja, machen Sie weiter so. Wo ich so dachte, nicht anfassen, bitte. Ich war kurz davor, ein Schild aufzustellen, aber ja, aufgrund der Temperaturen hat niemand irgendwas gekauft, weil einfach alle irgendwie zu sehr geklebt haben. Aber diese Wolldecken waren schon sehr, sehr cool. Die werden dann nochmal irgendwo nach Süddeutschland geschickt und in sowas wie eine riesen Kadiertrommel geworfen, wo sie mit Disteln so aufgeraut werden. Und ich glaube, ich hätte gerade irgendwas anderes stricken sollen, wo wir reden. Ja, ich muss das gleich mal ein bisschen zurückgehen. Werden da in so eine riesen Trommel geworfen und mit Disteln irgendwie aufgeraut und so ganz leicht angefilzt, sodass die hinterher richtig flauschig sind und dann kriege ich die im Nachgang per Post zugeschickt oder so. Da kann sie mir dann abholen. Das klingt schön. Ja, da freue ich mich schon auf. Und eine Kollegin von mir war von meiner Schilderung so angetan, dass sie meinte, oh, da würde ich ja auch gerne hinfahren. Und dann haben wir uns geeinigt und dann fahren wir jetzt zusammen dahin im Oktober und dann Ich kriegt wollte sie. gerade fragen. Und ich hatte dann gefragt, ob die auch zwei Leute nehmen und dann meinten die, ja, passt schon, du brauchst ja wenig Anleitung und dann Weil sonst kommt halt die andere Person, die da, also ne, die Person, die da arbeitet, kommt halt zu Ja. nichts, wenn sie zwei Leute die ganze Zeit bespaßen muss. Aber Ja. ich brauchte tatsächlich nur Hilfe, wenn irgendwo mal die Fadenspannung nicht sauber war oder irgendwas halt nicht normal war. Dann brauchte ich Hilfe, um zu gucken, wie man das Problem löst. Ja. Aber ansonsten habe ich zum Weben, zum Spulen und so, habe ich einfach komplett selbstständig gemacht. Also das Ja. war halt so eine kurze Einführung, was muss ich beachten? Und dann kann's losgehen, weil so schwierig fand ich es jetzt nicht. Und dadurch, dass ich halt am Webrahmen schon ein bisschen was gemacht habe, war das jetzt auch für mich in dem Sinne keine größere Herausforderung, auch das mit den Füßen sortieren auf den Schäften und so, auf den Dochschäften unten, das war schon mit den Tritten, das war okay. Also Das habe ich ja auch alles schon mal gemacht. Ich habe ja stimmt, du mal hast so das eine auch schon mal Woche gemacht, ja. einen Webkurs im Eiderstedter Ja. Garnkontur-Tönning gemacht. Ja, stimmt. Da hatte ich auch geguckt, aber die hatten leider keine Termine, die irgendwie in Ja. meinen Kalender passten. Ich hatte auch überlegt, in Kukate zu gucken. Das ist da ja irgendwie Wendland oder so. Die hatten auch diverse Kurse, aber die waren auch alle in den Zeiten, wo es bei mir halt beim besten Willen nicht gepasst hat. Und insofern war ich sehr froh, dass die einfach gesagt haben, ja, passt, komm einfach unter der Woche, wann du willst, so ungefähr. Also solltest du das nach dem Termin mit deiner Kollegin nochmal irgendwann machen wollen, sag mal Bescheid. Ja, das können wir gerne machen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich da noch mal einen Tag verbringe. Also wir müssen das halt ein bisschen koordinieren, wenn du hier bist und so. Aber das Ja, lässt ich sich habe auch noch machen. genug Urlaubstage. Ja, ich jetzt nicht mehr so wirklich. Aber ja, zur Not kann ich ja noch einen Gleittag nehmen oder so. Aber das fand ich eine sehr schöne Lösung. Und die sagten halt, ja, also zwei Personen nehmen sie auch halt, wenn die beide nicht komplett bespaßt werden müssen. Ja, also ich glaube, ich habe da schon ein ganz ordentliches Ja. Ja, und Auffassungsverständnis. also wie gesagt, die haben mir da jetzt auch nicht super viel erklärt und das geht halt, aber wenn halt jemand das noch nie gemacht hat und so gar keine Ahnung hat, dann ist wahrscheinlich das Ganze schon ein bisschen schwieriger. Aber so mit ein Ja. bisschen Vorkenntnissen ging das ganz gut. Nee, das war sehr nett und bis auf diesen Zoo-Charakter hatte ich da meinen Spaß. Und ich saß halt ziemlich direkt am Eingang, dadurch haben die Leute mich immer als erstes gefragt und ich wusste, Entschuldigung, ich mache das heute zum ersten oder zum zweiten Mal. Fragen Sie doch bitte die Dame da hinten, die hat mehr Ahnung als ich. Oh, das sieht aber schon gut aus. Wie schnell geht denn das? Ich so, ja, hier habe ich heute Morgen angefangen. Konnte ich mal sehr schön anschaulich zeigen, das war sehr lustig. Aber es war schon irgendwie so ein bisschen anstrengend, da den Leuten irgendwie die Sachen zu erklären, weil die irgendwie, also die haben Fragen gestellt, ich weiß auch nicht. Naja, egal. Einer hat auch völlig ungefragt Fotos gemacht, wo ich so denke, also man könnte wenigstens fragen, ob Ja. man die Leute fotografieren darf. Oh no, ich habe eine Masche fallen gelassen, das war nicht so gut. Aber ja, grundsätzlich schon okay. So, das muss ich gleich mal retten, wenn du weiterredest. Ich muss mal kurz aufhören, zu meinem Strickzeug hier kaputt zu machen. Bist du denn schon fertig mit deinen fertigen Projekten? Ja, mit meinen fertigen Projekten bin ich, glaube ich, jetzt tatsächlich fertig. Dann könnte ich ja einfach mal einsteigen mit Ja, all den mach mal Sachen, die weiter und ich im ich repariere Moment hier mache. mal, genau. Also, das Spinnthema, das hat sich ein bisschen fortgesetzt. Ich habe, der begleitet mich ja auch schon länger, oder das begleitet mich auch schon länger, das Projekt, die Mystery Rolex, die ich im Frühjahr auf dem Spinntreff angefangen habe, die habe ich auch immer noch mal wieder hervorgekramt. Also das erste Drittel ist fertig, das soll ja dreifädig verzwirnt werden hinterher. Und die erste Ladung habe ich von der Spindel runtergeholt und die zweite Ladung sozusagen angefangen. Das läuft halt so vor sich hin, ist jetzt kein großer Fortschritt. Ich habe noch nicht mal ein Foto davon gemacht, aber ich bin halt dabei. Dann habe ich aber noch, als ich vor der Reise nach Deutschland hier in Toulouse eine Woche frei hatte, an dem Kammzug mit der süddeutschen Merino weitergemacht. Über den hatte ich, glaube ich, auch letztes Mal gesprochen und ich habe gesagt, ich hatte den Eindruck, dass ich etwas mehr als 100 Gramm habe und dieser Eindruck hat sich bestätigt. Ich habe nochmal nachgeguckt, es sind 195 Gramm. Ich denke, da kann man sagen, das ist etwas mehr als 100. Ja, deutlich mehr als 100. Und als ich das dann so gesehen habe, habe ich gedacht, okay, ich möchte jetzt aber schon ein bisschen sehen, dass da auch Fortschritt ist und habe den Kammzug dann geteilt, weil die 200 Gramm kriege ich eh nicht auf eine Spule drauf und habe beschlossen, so ein bisschen, was heißt so ein bisschen, ich habe halt dann ist ein bisschen mehr als 100 Gramm geworden, das erste, was ich abgeteilt habe. Und wollte das eigentlich auch gerne noch fertig bekommen. Wird jetzt wahrscheinlich nichts im Urlaub, aber es ist nicht mehr viel übrig. Also von dem Stück Kammzug, von den gut 100 Gramm von der ersten Hälfte, da sind jetzt vielleicht noch so 40 cm oder 50 cm, die da noch am Rad hängen. Also das sollte vor Jahresende auf jeden Fall dem Ende entgegengehen. Und dann Klingt habe ich da so. halt auch schon ein erstes Knäuel von. Cool. Dann habe ich du erinnerst dich an die Wolle, die ich in Rheinbeck gekauft habe für den Ringelpulli? Ja. Und da habe ich ja so mitgekämpft. Also das passte irgendwie alles nicht. Und obwohl ich für meine Maschenprobe entsprechend umgerechnet habe, saß das irgendwie alles nicht richtig. Also der Ausschnitt war deutlich enger als auf dem Projektfoto, obwohl ich schon mehr Maschen angeschlagen hatte. Und dann hatte ich ja bis unter die Armausschnitte gestrickt. Und das war aber irgendwie noch nicht lang genug. Und selbst wenn man die Maschen, also die Reihen aus der Anleitung nimmt und das mit der eigentlich geforderten Maschenprobe umrechnet, weiß ich nicht, wie man auf die richtige Länge kommen soll, wenn ich ehrlich bin. Deswegen ist es halt so ein bisschen blöd, dass ich mich an die Anleitung gehalten habe zum Umrechnen, aber gut. Und irgendwann habe ich sie einfach in die Ecke gefeuert. Also ich habe es dann aufgeribbelt, weil das passte halt hinten und vorne nicht und habe es dann zur Seite gelegt. Und nachdem ich also mit dem Pulli für meinen Freund fertig war, habe ich gesagt, so, jetzt bin ich wieder dran. Auf jeden Fall. Eigentlich wollte ich dann den Pulli für mich aus der Brooklyn Tweed Shelter stricken, die ich aus Amsterdam mitgebracht habe. Habe auch eine Maschenprobe gemacht und habe dann festgestellt, dass ich die Anleitung nicht dabei habe. Ja, hilft. Und online kamst du irgendwie nicht dran. Nee, das ist aus einem Rowan-Heft, Ja, nee, das ist doof. das auf meinem Wohnzimmertisch liegt. Ich wollte es ja noch abfotografiert haben, habe ich aber nicht. Ich habe halt fleißig alle 6 Knäule gewickelt und alle mitgenommen, weil man weiß ja nie, Ja. wie man vorwärts kommt und als Stricker packt man ja grundsätzlich zu viel Wolle ein. Und dann habe ich halt eine Maschenprobe gestrickt. Ja. Naja, und nachdem das dann also nichts wurde, habe ich gedacht, gut, dann bringt es jetzt nichts. Das einzig größere Projekt, das ich noch mit habe, ist eben dieser Ringelpulli. Und dann habe ich mich irgendwann auf Helgoland hingesetzt und habe das alles nochmal hingerechnet und habe angeschlagen und habe mich zu blöd angestellt. Ich hatte halt die falschen Zahlen für die einzelnen Abschnitte. Also es wird von oben runter gestrickt, das Raglan von oben. Und hatte dann für die Vorderrückseite und die Ärmel die falschen Basiszahlen genommen. Und hatte dann einfach mal 40 Maschen zu viel auf der Nadel. Ja, das ist schön. Habe ich dann Kannst aber noch erst. jemand mit reinnehmen in den Pulli? Ja, nee, soweit jetzt auch nicht. Aber halt so, dass es wirklich deutlich zu groß ist. Und es ist mir natürlich erst aufgefallen beim Ende der Short Rows. Ich Dann sehe habe ich also schon. wieder aufgemacht. Ja, vielleicht soll es einfach nicht sein mit diesem Pulli. Vielleicht solltest du eine andere Anleitung suchen. Ja, aber ich will die ja eigentlich haben. Also den Pulli. Und wenn du ihn mit anderer Wolle versuchst, wo die Maschenprobe hinkommt, aber wenn du sagst, das, was in der Anleitung steht, kann eigentlich nicht hinkommen. Ja, also ich bin mit der Maschenprobe nicht so weit daneben. Ich habe 24,5 statt 24 Maschen in der Breite. Ja, das geht. Und meine Reihenmaschenprobe weicht halt doch deutlich ab. Ich habe 38 Reihen und vorgesehen sind 32. Aber ich glaube, ich habe noch nie irgendwas nach Anleitung mit der richtigen Maschenprobe gestrickt. Oh. Naja, ich Nicht habe es so dann einfach. aufgeribbelt und nochmal neu angefangen. Und bin jetzt nach den Short Rows, muss jetzt mit den Streifen anfangen. Also für diesen Sommer wird da nichts mehr. Ich denke, das ist fair to say. Also das kann ich wohl zugeben. Aber nächstes Jahr kommt ja auch wieder ein Sommer. Ja, hoffentlich. Und jetzt bin ich ja halt zurück. Das heißt, ich könnte theoretisch auch doch erst mit dem dicken Pulli anfangen. Wäre jahreszeitlich vielleicht gar nicht so doof. Ja, und auf den habe ich halt auch richtig Bock. Nachdem ich jetzt den Pulli meines Freundes gesehen habe, das ist ja sozusagen die etwas dickere Version der Wolle für meinen Pulli, das sieht schon toll aus. Also diese Wolle ist einfach so richtig schön tief von der Farbe und die sieht so richtig wollig aus. Ja, dann würde ich doch sagen, ist eigentlich schon entschieden, oder? Ja, Vor allem, wenn wahrscheinlich du dich schon. rumärgerst, du wirst entweder du ärgerst dich noch ganz, ganz lange mit dieser Kombination aus Anleitung und Wolle rum und bist immer unzufrieden, oder du entsorgst einen Teil von beidem und ersetzt ihn durch was anderes. Also entsorgen, aber ne, du nimmst einen Teil Ja. von irgendwas anderem und Ja, oder machst ich dann stricke hinterher halt. was, was dich glücklicher macht. Oder ich stricke halt erstmal was, was Befriedigung gibt. Ja, auf jeden Fall. Das würde ich auf jeden Fall tun, weil sonst bist du total gefrustet. Ja. Und sonst kommt hinter dein Freund und sagt, du hast jetzt so lange an deinem Pulli rumexperimentiert, Ja. jetzt bin ich wieder dran. Und hast du immer noch nichts. Das Risiko, würde ich sagen, besteht, so hartnäckig wie er sein kann. Ja, du kennst ihn ja. Ja, nicht gut, aber dafür reicht's. Ja. Ja. Ja, du hast wahrscheinlich recht. Also das wäre zumindest meine Einschätzung, was passiert. Wenn ich deinen Perfektionismus und seinen Anspruch an, ich hätte gern einen neuen Pullover zusammenbringe, wird das nichts, wenn du an dem einen Projekt arbeitest, dass du zwischendurch selber einen Pullover mitnimmst für dich. Also das stelle ich mir schwierig vor. Ja, du hast ja recht. Ich bin, glaube ich, heute einfach nur dadurch, dass wir so früh raus sind und ich dann heute auch noch verschiedene Termine hatte, bin ich, glaube ich, einfach noch nicht so richtig zum Hinsetzen und Nachdenken gekommen. Ich habe halt dann erstmal noch ein paar Fotos gemacht von den Sachen, also gerade von den Spinnprojekten, die ich fertig habe, weißt du, damit dann auch für Ja. alle, die dann vielleicht über die Shownotes dahin kommen, was Schönes zu sehen ist, nicht? Ja, den Part muss ich noch machen mit den Fotos und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht wann. Also das, vielleicht mache ich auch Shownotes ohne Fotos. Die liefere ich dann nächste Woche oder so. Ja. Ja, ich habe halt generell so ein bisschen Buchhaltung betrieben, ne? Also Projekte Sehr abgedatet und so gut. eine Sache. Ja, das ist irgendwie untergegangen bei mir. Da Ja. fehlt noch einiges und auch sowas wie Stricknadeln mal wieder aufräumen und Spitzen und Seile wieder aufräumen, dass es nicht alles nur irgendwo rumfliegt, sondern tatsächlich da ist, wo es hingehört, damit man es auch wiederfindet. Gerade für meine Maschenprobe auch Nadeln gesucht und stellte fest, irgendwie in 3,75 habe ich nur eine einzige Nadel in meinem Nadelspitzenmäppchen. Das kann aber nicht sein. Also ich weiß, ich habe mindestens drei Spitzen, aber irgendwie, naja, wie auch immer. Ja, Da muss ich auf jeden Fall mal suchen gehen und ich habe aufräumen dann und vor ein so. paar Wochen einfach noch mal neue Nadelspitzen Auch das ist eine Option. Ah, ja. Warte mal, was habe ich denn? Habe ich? Ach, genau. Ich habe noch einen anderen Kammzug angefangen. Also eigentlich habe ich ja bei MMM 2018 das Ziel, nicht mehr als 5 Spinnprojekte am Ende des Jahres zu haben. Das kann ich schon mal sagen. Das werde ich reißen, das Ziel, weil ich habe zwar in Hamburg dann auch ein paar Sachen beendet, also oder angefangen und gleich beendet oder eben fast fertige Projekte fertig gemacht. Aber ich habe dann auch einen neuen Kammzug angefangen, weil ich wollte ja dann auf Helgoland auch was spinnen. Und da habe ich einen BFL-Bambus-Kammzug, Hälfte, Hälfte, angefangen. Den hat jemand, mit dem ich über Ravelry was getauscht habe, für mich gefärbt. Das sind 150 Gramm, also auch eine ordentliche Portion. Ich habe das jetzt einmal längs geteilt, weil ich das gerne zweifädig verzwirnen möchte. Und es sind so blau, türkis, lila Schattierungen. Und das Schön. glänzt auch so unglaublich durch diesen hohen Bambusanteil. Ja, da hatte ich nämlich auch überlegt, ob ich das dann hinterher verwebe. Weil alles, was so diesen Glanz und diesen Bambusanteil hat, ich finde immer, dass das einen unglaublich schönen Fall gibt, wenn man das nachher verwebt. Das Ja, fließt dann halt so richtig. ist toll. Ja, mal schauen. Also erstmal muss ich es ja fertig spinnen, ne? Ja, aber das kommt schon irgendwann. Ich bin zuversichtlich. Ja, das war's. Nie! Ich stricke ja jetzt auch gerade Gerade noch sagen, was, woran ne? strickst du denn gerade eigentlich? Hätte Sehr ich jetzt was monogam von bei dir? dir übrigens im Gegensatz zu mir. Wieso? Naja, du hast gerade irgendwie so anderthalb Strickprojekte gefühlt. Naja, ich habe den angefangenen Pulli, ich habe den Pulli, den ich anfangen möchte. Dann habe ich noch die Handschuhe, die ich fertig stricken wollte. Stimmt, die Handschuhe habe ich verdrängt, ja. Dann habe ich da ja noch, wobei da muss ich erstmal noch ein bisschen nachspinnen für den Rhinebeck-Sweater. Dann habe ich da Ja. schon lange liegen und da habe ich eigentlich auch Bock drauf, diesen schwarzen Pulli mit der Spitze oben. Da habe ich bisher Oh, da eigentlich hat nur das mich irgendjemand Bündchen. zu deinem Rhinebeck-Sweater befragt am Wochenende. Ich war ja auf dem Wollfestival in Hamburg und ich weiß nicht mehr, mit wem ich gesprochen habe. Aber irgendjemand meinte, was ist denn eigentlich mit Julias Rhinebeck-Sweater? Ja, der wartet. Und dann habe ich gesagt, ja, sie wollte da was nachspinnen und deswegen ist der nicht weitergewachsen. Ja. Aber genauer weiß ich es auch nicht. Ich habe da am Wochenende mit jemandem drüber gesprochen, aber wer auch immer du warst, es tut mir leid, es fällt mir gerade nicht ein. Es waren zu viele Leute am Wochenende. Aber ich weiß, dass ich mit jemandem über deinen Pullover gesprochen habe. Aber ja, es ist richtig. Ich bin mit der Farbauswahl letztendlich doch nicht so hundertprozentig zufrieden. Also ich habe halt mit dem gearbeitet, was ich hatte zu dem Zeitpunkt. Inzwischen ist natürlich aus dem, das war ja ein Club, ein Faserclub, ist da noch mehr gekommen und ich habe zusätzlich mit Schlumpfine auch noch zwei Pakete getauscht, damit ich mehr Sachen in meinem Spektrum habe und da waren halt einige Schlumpfine, die nicht dabei. mehr Schlumpfine heißt. Entschuldige, wenn Ja, ich kurz dazwischengrätsche. stimmt. Ich erinnere aber ihren neuen Namen nicht. Manisdotir oder so Stimmt. ähnlich. Wie auch immer man es Isländisch. genau ausspricht. Manisdottir? Ja, ich glaube, sowas irgendwie würde ich sagen. Ja. Na jedenfalls, als sie noch Schlumpfine hieß, habe ich mit ihr getauscht. Weil sie ist ja eher der Herbstfarbentyp und ich brauche eher so kalte Farben und sie konnte mit dem Pink, das da zwischendurch dabei war, so überhaupt nichts anfangen und ich mit so einem braun-grünen Herbstgold-Päckchen. Das heißt, das liegt und dann würde ich den Pulli wahrscheinlich nochmal wieder auseinandernehmen bis aufs Bündchen und auch an den Seiten ein bisschen was anders machen. Die Abnahmen, die würde ich anders einarbeiten. Ja, also der ist also quasi schon auf dem Weg wieder zu Neuanfang. Ja. Gut, dann sieht es doch nicht so krass unterschiedlich aus bei dir und mir. Ich Das denke beruhigt auch. mich. Ich habe halt immer nur zwei Hände und kann immer nur, wenn wir reden, an einer Sache arbeiten. Ja, das stimmt, aber jetzt haben wir trotzdem noch nicht erzählt, woran du gerade arbeitest. Ja, stimmt. Da habe ich dich leider vom Thema abgebracht. Es tut mir leid. Mein Freund hat eine Handyhülle und die ist aus 100% Shetland-Wolle und die hat er jetzt endlich mal gewaschen, was auch mal wieder bitter nötig war. Und seitdem fällt sie mehr oder weniger auseinander. Also ich habe ja die Theorie, dass wenn man Sachen nicht häufig wäscht, der Schmutz die Fasern auch so ein bisschen mürbe macht und dass sich das dann irgendwie, also dass das dann anfängt zu brechen. Wie auch immer, diese Handyhülle hat an diversen Stellen diverse Löcher, also das ribbelt sich richtig auf. Und ich habe ihm zwar versprochen, dass ich die flicke, aber er rückt sie halt nicht raus, bevor er was anderes hat für sein Telefon. Ja, das erklärt, woran du gerade arbeitest. Genau, ich stricke ihm also eine neue Handyhülle und zwar aus der Sockenwolle, aus der ich vor kurzem Socken für ihn gestrickt habe, aus dieser leuchtend grünen, die ich aus Amsterdam mitgebracht habe. Ja, sieht witzig aus. Ich sehe sie auch leuchten. Ja, sie wächst langsam, aber sie wächst. Und ich bin die ganze Zeit am Grübeln, aber ich glaube, das passt. Na gut, du hast jetzt natürlich kein Größenverhältnis, nicht? Aber ich Nicht denke, wirklich, aber du das könntest ja könnte kurz passen. versuchen, dein Telefon reinzustecken. Ja, aber meins ist Auch wenn halt du so mich viel dann nicht mehr kleiner. siehst. Ja, meins ist so viel kleiner. Das habe ich ja mit der anderen Hülle auch gemacht. Deswegen ist die andere Hülle ja eigentlich auch zu klein. Naja, aber du würdest zumindest sehen, ob sie gut an deinem Handy passt, weil dann ist sie zu klein. Ach so, ja, das ist ein Also Tipp. zumindest Und das kannst du ja einschätzen damit, oder? Also entschuldige, dass das ich heute so viel stimmt. pragmatische Vorschläge mache. Ist, Ja. irgendwie bin ich heute in dem pragmatischen Modus. Oh, die ist deutlich zu groß für mein Telefon. Dann ist sie Und ich. zumindest nicht zu klein. Ja, und ich habe Oder ja auch, nicht ich mache deutlich die ja zu dann klein. in der Regel doppellagig, also mit einem Innensack und einem Außensack. Das heißt, wenn das jetzt groß genug ist, wird das halt der Außensack und wenn es genau passt, wird es halt der Innensack, ne? Genau, aber das kannst du dann ja später testen, wenn wir hier Ja. fertig gequatscht haben. Das muss ich erst wissen, wenn ich beim Bündchen ankomme. Das stimmt, das reicht. Ja, das ist es soweit, glaube ich, von meinen Work in Progress. Das sind, ich zähle mal kurz durch, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nicht schlecht. Tja, Wobei ich ich glaube, der Ringelpulli, der geht jetzt auch gleich wieder in den Timeout und dann fange ich den anderen klingt so irgendwie. Ja. Ja. Genau. Ja, woran stricke ich denn gerade? Dann mach oder was? Wolltest du noch irgendwie mehr erzählen? Entschuldige, ich. Nee, zu meinen Projekten, an denen ich arbeite, nicht. Gut, dann mache ich doch mal weiter. Ich fange gleich da an, wo du aufgehört hast, nämlich mit dem, was ich gerade in den Händen halte. Das ist das Breakfast for Dinner Tuch von Susanne Sommer. Das habe ich ja aus so einem Grün und Orange, aus einer Grün-Orange-Kombi gemacht. Und bislang hat es immer vor allem grüne Flächen und eine orange Fläche gelegentlich dazwischen. Und jetzt ganz kurz vor Schluss kommt noch zweifarbiges Patent rein, was natürlich in Grün-Orange richtig knallt. Das hatte ich am Wochenende auch mit auf dem Woll-Festival und auch alle, die das gesehen haben, meinten nur so, wow, das knallt. Und die habe ich das ja gerade auch schon kurz in die Kamera gehalten. Ich habe auch ein Foto gemacht, das werde ich definitiv noch in die Shownotes werfen. Ja, das ist dann hoffentlich auch bald zu Ende, weil wenn dieser Teil mit dem zweifarbigen Patent zu Ende ist, kommt noch ein kleiner Streifen und dann kann ich abketten und dann muss ich auch nur jede Menge Fäden vernähen. Das ist also auch schon in einem relativ weiten Zustand, würde ich jetzt mal sagen. Und es fehlt nicht mehr viel, wobei das sage ich die ganze Zeit, es fehlt nicht mehr viel. Aber jetzt bin ich tatsächlich im vorletzten Segment, deswegen glaube ich, kann ich es so langsam wirklich guten Gewissens behaupten. Also im Geiste notiert, nächstes Mal hören wir von dir von mindestens zwei fertigen Projekten. Ja, also definitiv von zweien, vielleicht sogar von dreien. Ich arbeite dran. Genau, weil The Shift habe ich ja gerade schon gesagt, ich muss noch Fäden vernähen und zusammennähen und dann einmal waschen und spannen. Also beziehungsweise spannen, was werde ich da groß dran spannen? Eigentlich nichts, weil es kein Lace hat. Vor allem einmal waschen und dann ein bisschen glatt zupfen. Und das hatte ich ja aus diversen Resten gestrickt. Unter anderem war da der, wie heißt das denn, was ich in Rhinebeck gekauft habe? Cormo heißt die Wolle. Ja. Das Schaf. Das ist sehr kuschelig weich. Das ist da unter anderem reingeflossen und noch so ein paar andere Reste. Und ja, das ist wie gesagt fertig gestrickt. Und dann habe ich an Stormy Waters, was ich aus so einem Farbverlaufsgarn gemacht habe, habe ich tatsächlich gar nichts gemacht, seit wir das letzte Mal telefoniert haben. Denn ich müsste einmal das Wollknäuel wiegen und gucken, wie viel ich für so eine Reihe brauche oder zwei, um dann abzuschätzen, wie viel muss ich jetzt, wie viel kann ich jetzt, weil eigentlich müsste ich noch relativ, jetzt müsste ich gerade ein Lace-Stück anfangen, um dann nochmal ein bisschen kraus rechts, also Garter-Stitch zu machen, um dann abzuketten. Ich bin aber ziemlich sicher, dass es dafür nicht reicht. Und ich müsste halt einmal gucken, wie viel verbrauche ich denn auf so einer Reihe und mit ein bisschen Zuschlag dann halt, weil es ja immer noch, die Reihen ja immer größer werden. Plus Zuschlag fürs Abketten und so. Und dann zu sagen, wie viel Reihen kriege ich denn maximal noch raus, um mir dann zu überlegen, wie verteile ich die denn auf Lace-Muster und kraus rechts. Und irgendwie hatte ich da bislang keine Lust zu. Ja, Deswegen ich erinnere, dass du einfach das nur rumliegen. Gleiche auch schon bei unserem letzten Podcast gesagt hast. Ja. Genau, also ich glaube nicht ganz so ausführlich, aber das erklärt, warum ich es seitdem nicht angefasst habe. Weil ich einfach keinen Nerv dazu hatte. Also dieses heiße Wetter der letzten Wochen war nicht so meins, weil ich bin ja nach Norddeutschland und nicht nach Südfrankreich gezogen, anders als Julia. Das hatte Gründe und zwar einer davon ist, dass ich mit Hitze nicht so gut kann und deswegen bin ich nicht in Südfrankreich. Ja, aber irgendwie dieser Sommer war sehr südeuropäisch hier im Norden, deswegen war ich zwischendurch einfach nicht so ganz wohl in meiner Haut mit dem Wetter. Das hat mich einfach echt angestrengt. Und alles, was Denken war, war außerhalb vom Büro dann. Da habe ich quasi meine Denkenergie aufgebraucht und war nicht willens, außerhalb vom Büro auch noch viel zu denken. Genau, und dann habe ich letzte Woche oder so, oder vielleicht auch schon vor 1,5 Wochen, ich weiß nicht mehr so genau, vielleicht auch vor 2 Wochen, angefangen, das Unzia von Lucy Haig. Das ist in diesem HEP-Buch, was Kate Davis rausgebracht hatte, drin. Das Ah gibt's ja. jetzt, seit ein paar Wochen als Einzelanleitung bei Ravelry direkt zu kaufen, ohne dass man das ganze Buch kaufen muss. Und ich fand es damals schon ziemlich cool, wollte mir aber eben nicht das ganze Buch kaufen. Hättest du was gesagt, dann hätte ich dir das Buch ausgeliehen. Ja, keine Ahnung, so, es war ja nicht so dringend, aber zu spät. Jetzt habe ich mir die Anleitung gegönnt, weil ich ja Lucy Haig Anleitung sowieso so toll finde und ich fand das auch toll und ich hatte, also vielleicht nochmal kurz, wie das Ding aussieht. Unzia heißt es, also ein Zwölftel und es ist tatsächlich ein Zwölftel eines Kreises sozusagen, wie so ein Kuchenstück herausgeschnitten, so soll die fertige Form von dem Teil sein. Und es ist in der Gestaltung so gotischen Kirchenelementen nachempfunden mit Spitzbögen und Rosetten und sowas. Und ich fand das ziemlich cool. Und ich hatte halt kurz vorher auch eine Doku über den Baustil der Gotik gesehen. Insofern hatte ich eh schon gesagt, das sieht eigentlich alles total toll aus. Und dann fiel mir dieses Muster quasi vor die Füße und ich sagte nur, ja, dann jetzt dieses Muster wohl. Und dann habe ich angefangen, das zu stricken, und zwar mit der Briar Rose Fibers Wolle, die ich letztes Jahr in Rhinebeck gekauft habe. Das ist ein Gemisch aus Merino und Tencel. Und das hatte ich eigentlich zum Weben nehmen wollen, aber habe dann beschlossen, ich kann das bestimmt auch verstricken. Und Welche Farbe hatte das? Ich erinnere das gerade das nicht. hat so eine undefinierbare braun-grau-beige Farbe, die aber sehr leuchtend ist, also sehr glänzend ist durch das Tencel. Ein undefinierbares leuchtend graubraun-beige. Ja, also Okay. leuchtend, nicht glänzend. Okay. Aber es ist, ja, es ist so eine, wirklich so eine Unfarbe irgendwie. Es schimmert in vielen verschiedenen Farben, aber so die am meisten rausgucken, sind braun, grau, beige. Aber es ist nicht, also es hat nicht den Eindruck von Mehrfarbigkeit, aber das ist so je nach Licht mal mehr so, mal so. Und das passt halt gerade zu dieser Optik von wegen Steinwand und so, passt das eigentlich ziemlich cool. Ja. Und ja. Das macht sehr viel Spaß, aber das ist halt was, was ich beim Podcasten definitiv nicht stricken könnte, weil ich muss wirklich da das Charten, also weil die Charts, da lege sogar ich mir einen Zettel auf das Chart, um nicht in der Zeile zu verrutschen. Weil häufig, Katrin. ja, die sind so, sind sich so ähnlich, die Dinger, deswegen ist das in der Zeile verrutschen zu einfach da an der Stelle. Ja. Das ist tatsächlich, und irgendwie immer mit hier ein Zopf, da ein Zopf, und es hat jede Menge Mini-Zöpfe und mal muss man sie verschränkt stricken und mal nicht. Also das ist echt was, was Konzentration erfordert. Und das geht nur wirklich mit so einem Klemmbrett daneben und einem Zettel drauf. Also da muss man wirklich genau hingucken. Aber es macht total Spaß und ich bin sehr happy, wie das aussieht. Da freue ich mich schon drauf. Und dann habe ich noch einen Teil. Also das ist im Maschenprobenzustand. Die anderen Themen, an denen ich bis jetzt nur Maschenproben gestrickt habe, ignorieren wir einfach mal, auch wenn sie bei Ravelry offiziell Projekte sind. Aber da ist bis jetzt nicht mehr als Maschenprobe passiert. Ich habe mir am Wochenende Wolle gekauft. Ich war ja schließlich auf einem Wollfest. Und habe mir am Samstag Wolle gekauft bei Wool of Fame. Das sind zwei Damen, die irgendwie eigentlich in Hamburg wohnen oder eine Hamburger Adresse haben, die aber ihre Wolle auf Mallorca färben. Und die, wie ich finde, sehr schöne Farben machen. Gefallen mir gut. Recht kräftig, aber so ein ganz bisschen matt dabei. Also nicht so knallig wie Wollmeise oder so. Aber trotzdem auch nicht richtig pastellig. Also so, weil pastellig mag ich ja auch nicht. Aber ich fand sie sehr schön. Und habe mir am Samstag zwei Stränge gekauft. Einmal so ein Jeansblau, ein ganz dunkles Blau und dazu Kupfer, was ziemlich abgefahren aussieht zusammen, um mir daraus ein zweifarbiges Tuch zu stricken. Und zwar habe ich im Blick dieses Mosaiktuch, was Sarah Shearer vom Imagined Landscapes entworfen hat, was das Titelbild der aktuellen Nitti ist. Ich glaube, ich war schon länger nicht mehr auf der Nidhi. Ich habe jetzt an ihren Kaul gedacht, aber das ist dann wahrscheinlich in Anlehnung daran, oder? Weiß ich nicht, das Ding heißt, glaube ich glaube, es heißt Study Hall, ich bin aber nicht ganz sicher. Zu Aufnahmen mit einem Mädel aus ihrer Fußballmannschaft, die sie in der Bibliothek gemacht haben. Und das Ding ist, naja, es hat so ein kraus-rechts Dreieck-Innenteil und der Rand ist dann irgendwie mit so einem Mosaik, was so ein bisschen schachbrettartig aussieht. Weißt du, das ist auch so eine Sache. Ich war ja nun im Urlaub, auch auf Helgoland, und da hat man ja eigentlich nicht viel zu tun. Und ich wollte ganz in Ruhe mal wieder durch Online-Strickzeitschriften stöbern. Ja, hat Meinst du, wohl ich bin dazu funktioniert. gekommen? Keine Ahnung, aber es ist, glaube ich, tatsächlich First Fall oder so. Ich Und glaube, ich habe noch Deep nicht Fall mal wird es noch den. nicht sein. Ja, ich glaube, ich habe noch nicht mal Spring-Summer gesehen. Okay, dann solltest du mal gucken. Also ich fand das ganz, ganz cool und dachte mir, das macht sich ganz gut dafür, so diese Kombi aus wirklich Jeansblau und Braun. Also Braun-Kupfertönen, das fand ich ziemlich cool. Ich hatte eigentlich an Hellgrau gedacht zu dem Dunkelblau, aber Hellgrau hatten sie nur noch in anderen Qualitäten und ich stricke sowas lieber aus, also wenn beide Farben die gleiche Qualität haben, wenn ich es denn schon zusammen Ja, einkaufe. ja. Weil ich einfach dann relativ sicher sein kann, dass die sich beim Waschen ähnlich verhalten, ähnlich in die Breite oder gehen oder auch nicht in die Breite gehen und wenn ich jetzt Sachen aus meinem Stashbild kombiniere, dann darf das natürlich unterschiedliche Qualität haben. Aber wenn ich es zusammen einkaufe, finde ich, versuche ich zumindest die Sachen aus der gleichen Sorte Wolle zu kaufen, damit es irgendwie dann auch sich ähnlich verhält. Genau. Geht mir genauso, bis auf den Ringelpulli mit der Rhinebeck-Wolle. Ja, manchmal geht das nicht anders. Und dann, ja, das habe ich zumindest schon mal gewickelt, weil das wird mein Urlaubsprojekt. Im September habe ich ja noch 2 Wochen Urlaub vor mir mit Bergwandern und so. Und ich dachte mir, das ist ganz gut, um das mitzunehmen. Das ist nicht zu aufwendig. Das kann man relativ mindless hoffentlich stricken und somit ein gutes Reiseprojekt. Und ja, das dazu, was habe ich hier gemacht? Das sieht nicht so richtig aus, was ich hier gerade mache. Das muss ich gleich korrigieren. Randmasche falsch gestrickt, das ist auch super am Ende der Reihe, aber das mache ich gleich richtig. Ja, und deswegen habe ich das schon mal gewickelt und am Sonntag habe ich, und dann habe ich beim Stand von Zauberwiese einen Strang gesehen, der hat mich Samstag den ganzen Tag angelacht und ich dachte, oh, den musst du haben, den musst du haben. Die haben so große Stränge gewickelt mit so 3 bis 400, 500 Gramm. Ui, wie kriegst du denn das über den Wickler? Wahrscheinlich nur in mehreren Teilen, vermute ich. Also ich denke, das müsste man in 2 Teilen wickeln. Es ist allerdings keine Fingering-Stärke, sondern es hat 530 Meter Lauflänge auf 100 Gramm. Und ich hatte so ein paar Ideen für eine Jacke, weil ich ja so ungern glatt rechts stricke, hatte ich eigentlich mir so 2, 3 Sachen rausgesucht, die so ein Zopfmuster mit drin haben, weil A ist mir dann nicht so langweilig und Aber B. bei der Stärke? Ja, und deswegen habe ich dann auch gesagt, nee, das geht nicht. Und dann habe ich, nachdem mich ja Samstag den ganzen Tag so angelacht hat, habe ich Samstagabend noch mal ganz wild Ravelry durchforstet, ob ich noch irgendwas in der Stärke finde, was mich anlacht, was eine gewisse Nicht-Langweiligkeit hat. Ich hatte mir überlegt, was ich gerne stricken wollen würde. Und das waren halt 2 Strickjacken mit Zopfmuster drin, und die ich ganz cool fand. Und da war aber einfach klar, da ist das Garn zu dünn für, weil irgendwie was nur 530 Meter Lauflänge hat, also nur, was hat 530 Meter Lauflänge hat auf 100 Gramm, damit kann ich keine wirkliche Jacke im Zopfmuster stricken. Das sieht einfach dann doof aus. Und es war ein wundervolles Petrol und ich stand da echt vor und dachte so, ah, oh, nee. Und dann habe ich aber gesagt, komm, ich bin ja morgen eh noch mal da, und habe dann also den Abend damit verbracht, nicht nur, aber auch, auf Ravelry rumzusuchen, was ich denn nun aus dieser dünnen Wolle stricken könnte. Und habe aber tatsächlich im Bereich Strickjacke, Oberteil nichts gefunden, was mich so wirklich angelacht hätte, was nicht glatt rechts war. Und dann habe ich beschlossen, okay, dann kaufe ich es mir halt nicht. Und stand dann aber Sonntag auch noch dreimal an dem Stand und habe so quasi am Regal gekratzt und dachte so, das ist so toll. Mal sehen. Aber ich sehe die in 2, also in 1,5 Wochen sind sie in Lüneburg, wo ich ja auch noch hinfahren werde. Da hat die Zauberwiese auch wieder einen Stand und naja, vielleicht habe ich bis dahin noch die Eingebung, was es wird. Weil ich sag mal, aus 300 Gramm wäre das auch schon ein ziemlich riesiges Tuch. So, und deswegen weiß ich noch nicht so genau, weil das sind dann ja irgendwie auch 1500 Meter Lauflänge, so ungefähr. Und ja, das wäre schon ein ziemlich fettes Tuch. Und das weiß ich nicht, ob ich das wirklich will, weil das muss man ja auch irgendwo tragen. Und es ist tatsächlich, wir ziehen zwar jetzt in den nächsten Wochen im Büro in ein anderes Gebäude, also mein Team, meine Abteilung zieht um, und wir ziehen in ein anderes Gebäude, wo die Luft, also wo die Temperaturbedingungen vermutlich etwas anders sind, aber ich gehe trotzdem davon aus, dass es da nicht so kalt ist, dass ich mich da in ein Tuch einwickeln muss den ganzen Tag. Und wenn, wird es wahrscheinlich eher was Robustes sein und nicht so was Feines. Aber So. bis hierhin auf jeden Fall bravo, dass du standgehalten hast. Genau, ich habe mir dann aber stattdessen nochmal bei Wool of Fame dann 500 Gramm Wolle mitgenommen aus der einzigen Farbe, die in meinem Farbspektrum war. Und wo es genug noch von gab, habe ich mir noch 5 Knäuel gekauft. Eben, das war ebenfalls auch die 100% Merino. Und das ist so ein Froschgrün und das heißt Froschkönig als Farbton. Also es ist wirklich so ein ziemlich knalliges Froschgrün. Das wird dann jetzt hoffentlich eine Strickjacke. Und genau. Und dann hat hinterher eine Freundin von mir tatsächlich dieses petrolfarbene, dicke Strangteil gekauft und ich sah sie damit da stehen und ich so, du hast das gekauft. Ja. Und was macht sie damit? Das hat sie mir noch nicht verraten, das wusste sie auch noch nicht so genau. Okay. Aber Das es kann ist man bestimmt jemand, auch toll verweben. das vielleicht auch, aber es ist dann wahrscheinlich auch eher als Schuss als, und nicht so unbedingt als Kette. Aber keine Ahnung. Also ich gebe mir noch ein bisschen, vielleicht kann man es ja auch doppelt nehmen oder so, aber ich lasse das nochmal so ein bisschen reifen. Auf jeden Fall fand ich das total toll. Und es hat irgendwie eine von unseren Hamburger Mädels hat auch einen Strang gekauft, den die Zauberwiese-Leute das Baby genannt haben, weil sie da irgendwie versehentlich 500 Gramm gehaspelt haben, weil sie irgendwie vergessen haben, das wieder auszuschalten. Oh. Beim Haspeln und dann ist es tatsächlich ein 500-Gramm-Bobbel geworden. Das war wirklich wie so ein Baby von der Größe her. Und Wow. es hatte auch noch so ein, naja, so ein, ich sag jetzt mal, rosa fleischfarbenen Ton. Also der für mich definitiv überhaupt unmöglich ist. Für sie sah das ziemlich gut aus. Aber sie meinte, ich habe das Baby gekauft. Das war echt sehr lustig. Und die kam dann wirklich mit diesem ganz dicken Ding an und sie meinte, es wird dann ein bis zwei Oberteile oder mindestens ein Schal oder also mindestens ein Oberteil und ein Schal. Und ja, mal gucken. Und insofern, ich kann es ja wirklich auch nehmen und doppelt nehmen und dann habe ich Ja. irgendwas mit 250 Meter Lauflänge, 260, 70. Also das, da kann man dann ja auch was draus machen, wenn es dann entsprechend diese Menge ist. Da kann man da ja auch nochmal ein Tuch draus machen oder so. Aber ich fand die Farbe halt, das war wirklich so ein richtig kräftiges Petrol und das war echt so, oh, super. Aber muss ich mal sehen, ob ich mich da nochmal so aufraffen kann, dann in 2 Wochen in Lüneburg zuzuschlagen. Aber ich war wirklich am Wochenende sehr standhaft und habe dieses Knäuel nur angeschmachtet und wirklich gesagt, nein, du weißt nicht, was es werden soll. Du nimmst es jetzt auch nicht mit. Also da war ich ganz tapfer. Mal sehen, ob ich das in Lüneburg dann immer noch bin. Und dann habe ich halt stattdessen zweimal bei Wool of Fame eingekauft. Und ja, da ich nämlich im Vorfeld auch schon, damit sind wir eigentlich schon bei meinen sonstigen Erzählungen, glaube ich. Ja. Ich mache einfach mal weiter. Knöpfe habe ich noch gekauft zu diesem grünen Teil, weil die eine Jacke, die ich im Blick hatte, die brauchte 8 kleine Knöpfe. Wobei ich noch nicht sicher bin, ob ich wirklich 8 kleine Knöpfe zumachen wollen würde, aber die sahen ziemlich cool aus dazu. Und Und es das. ist immer besser, einen mehr zu haben, als ihn Genau, und hinterher ich zu habe dann auch brauchen. neun gekauft für alle Fälle. Und dann das zweite Modell, was ich im Blick hatte, bräuchte sogar nur 3 Knöpfe, aber dann habe ich definitiv genug. Mal sehen. Und ich habe mich noch nicht entschieden, was es wird und habe jetzt erstmal eben angefangen, eine Maschenprobe zu stricken, weil die auch unterschiedlich dicke Nadeln gebraucht hätten. Habe jetzt mal mit der einen Nadel angefangen, die Maschenprobe zu stricken und muss noch eine mit der anderen Nadelstärke stricken, um dann mal zu gucken, welche Maschenprobe denn vielleicht besser passt, um mir damit die Entscheidung vielleicht zu erleichtern, welche von beiden es wird, nämlich zu gucken, wo bin ich denn näher an der Maschenprobe dran. Ja, und auch was vielleicht besser aussieht, oder? Ja, genau, also was mir, wo ich näher an der Maschenprobe dran bin, wo mir das Bild gefällt. Also das eine wäre eine Vierernadel und das andere eine dreieinhalber Nadel. Und dann würde ich einfach mal gucken, wo mir das Strickbild besser gefällt nach dem Waschen und was eben auch entsprechend näher an der jeweiligen Maschenprobe in der Anleitung ist. Ja. So dass ich das jetzt relativ entspannt erstmal angehe und sage, ich guck mal Maschenprobenseitig. Und wenn mir beide Strickbilder nicht gefallen, muss ich nochmal was anderes austesten. Oder ich an keiner der Maschenproben dran bin. Mal sehen. Jawohl. So, oh, das zum Thema Wool Festival. Dann muss ich noch unbedingt ein Rezept einwerfen, was ich ausprobiert habe letztens, weil wir Limetten übrig hatten, irgendwie aus der Biokiste, da waren zu viele Limetten drin und da musste irgendwas mit passieren. Und ich habe ein sehr cooles Rezept gefunden, das sich Limettenwürfel nennt. Das ist ein Kuchen, der unten so einen Mürbeteigboden hat, den man einmal vorbackt und dann kommt darauf ein Schaum aus geschlagenen Eiern mit Limettensaft drin und ein bisschen Mehl. Und das ist dann, und ein bisschen Backpulver und so, das ist dann so ein bisschen so Lemon Curd-mäßig. Und das ist halt so eine Mischung aus Limettencreme und Baiser. Also es ist nicht wirklich Baiser, weil man die Eier nicht steif schlägt, aber es geht so ein bisschen in so eine Baiser-Richtung, also sehr, sehr lecker, eierlocker. Und das auf diesem Mürbeteigboden mit dem Limettenaroma da drin, also fantastisch. Das klingt spannend. Super lecker. Also ich war ganz begeistert. Ist halt kein Kuchen, den man irgendwie für ein Picknick oder so mitnehmen könnte, weil er einfach nicht wirklich transportabel ist. Und man sollte ihn auch wirklich in kleine Würfelchen schneiden, weil es geht nur, den mit einem Haps in den Mund zu stecken. Den kann man nicht irgendwie sinnvoll mit der Gabel zerteilen oder so. Da muss man echt so mundgerechte Häppchen von schneiden und die dann mehr wie so Pralinenstückchen quasi konsumieren. Aber das Rezept ist super, das schmeiße ich euch in die Shownotes. Es ist mir irgendwo bei Pinterest begegnet und quasi gerade als ich Limetten zu viel hatte. Das war sehr witzig. Ich habe noch nicht mal danach gesucht. Also manchmal frage ich mich ja tatsächlich, wie viel Magic da schon drin steckt. Hast du Quality Land gehört oder gelesen? Nee. Das ist von dem Marc-Uwe Kling, der diese Känguru-Chroniken geschrieben hat, mit denen ich ja tatsächlich so gar nichts anfangen konnte. Und der hat dieses Quality Land geschrieben, was so in näherer Zukunft spielt. Und Quality Land, weil jeder ein Produkt haben möchte, auf dem steht Made in Quality Land. Genau, und das ist halt so, in Quality Land brauchst du nichts mehr zu bestellen, weil der Shop eigentlich immer schon weiß, was du haben möchtest und es dir einfach schickt. Und es ist schon so ein bisschen spooky, wenn man gerade wie ich auch in dem Thema ja, Versandhandel unterwegs ist beruflich. Ich beschäftige mich halt schon auch gedanklich beruflich damit und in Branchen-News und sowas begegnen mir solche Themen halt schon. Selbstfahrende Autos und Automatisierung von allen möglichen Dingen und was man mit Algorithmen nicht alles optimieren kann. Und ja, wenn man das mal weiterdenkt, dann kommt man in Quality Land an und das ist ganz schön erschreckend. Aber es ist auf der einen Seite sehr erschreckend, wenn man sich überlegt, wo wir durchaus relativ bald sein könnten, so von dem, was so Algorithmensteuerung und so angeht. Und auf der anderen Seite ist es aber sehr, sehr witzig geschrieben. Er hat viele lustige Einfälle dabei. Es werden Androiden beschrieben, die ganz lustige Macken haben. Also es ist wirklich, ich habe wirklich lange nicht in der U-Bahn gesessen und es war mir peinlich, weil ich so viel lachen musste. Also es ist mir wirklich lange nicht passiert. Bei diesem Buch hatte ich das permanent, wenn ich das irgendwie in der Öffentlichkeit gehört habe, dass die Leute mich verwirrt angestarrt haben und ich dauernd kurz davor war, vor Lachen am Boden zu rollen. Ja, und insofern frage ich mich dann manchmal auch, wie weit weiß Pinterest eigentlich, dass ich gerade Limetten übrig habe. So, irgendwie, also das wäre dann auch gleich noch ein Buchtipp, den habe ich gar nicht aufgeschrieben, aber den ergänze ich vielleicht nochmal. Ja, und ansonsten habe ich mir noch mehr Wolle gekauft, allerdings nicht bei einem Wollfest, sondern bei Grosse Wolle. Über die hatte ich im Frickeltalk Bei gehört. was? Grosse Wolle. Also schreibt sich wie große mit zwei S, wird aber wohl Grosse geschrieben. Der Aha. Inhaber war im Frickeltalk, im Frickel-Podcast zu Besuch und hat so ein bisschen beschrieben, der versucht, deutsche Merino-Wolle vor allem zu verkaufen. Und hat jetzt auch seit ein paar Wochen Kamele, die in Deutschland leben, also Kamelwolle aus Deutschland dabei. Und hat aber eben auch Moschusochsenwolle, die ich ja so sehr mag. Die kommt nicht aus Deutschland, aber es ist meines Wissens der einzige, der sie in Deutschland vertreibt. Und da habe ich mir einen Knäuel gegönnt. Und habe dann auch noch gleichzeitig die deutsche Merino, die er im Angebot hat. Das ist, glaube ich, eine Lauflänge von 300 auf 100. Bin ich nicht ganz sicher, aber ich glaube, die Version hatte ich ausgewählt. Und beides in so einem Naturfarben-Beige. Also nicht ganz so helles Beige, eher ein dunkleres Beige. Aber habe diese beiden Knäule mir letztens noch gegönnt. Und ja, die kamen dann Anfang letzter Woche an, sodass ich jetzt irgendwie ganz gut bestückt bin mit neuer Wolle, muss ich sagen. Da musst du ja nur noch stricken. Jetzt muss ich nur noch stricken, genau. Ich hoffe auch einfach, es kommt dazu. Und dann muss ich noch eine Sache berichten, die ich sehr witzig fand. Und zwar bekam ich den IKEA-Newsletter als IKEA-Family-Mitglied, was, glaube ich, auch die meisten Menschen sind, die mal bei IKEA eingekauft haben. Und da stand dann drin, ob ich nicht Lust hätte, zu einem Event zu gehen, wo sie noch vor Erscheinen des neuen Katalogs den neuen Katalog vorstellen. Ich dachte so, naja. Und es war halt in dem Stadtteil, in dem ich wohne, das stand schon dabei, wo ich so dachte, naja, samstags abends, ich habe an dem Tag eh nichts vor. Und wenn das nicht so weit weg von mir ist, kann man ja mal mitnehmen, wird bestimmt ganz witzig. IKEA ist ja ganz gut im Marketing. Und so ein kleines bisschen berufliches Interesse spielte natürlich auch da rein, wie machen andere solche Marketing-Events. Und dann war das hier in einem Fotostudio. Ich bin mit einer Freundin dahin gegangen und haben sie zwei Veranstaltungen gemacht, eine nachmittags, eine abends. Und man kam rein und es gab irgendwie Getränke für alle und Hot Dogs und Donuts. Und dann haben sie die Artikel aus dem neuen Katalog aufgebaut gehabt. Und zwischendurch diverse DIY-Stationen. Das heißt, man konnte sich einen Pappkarton selber bekleben, man konnte Sektgläser dekorieren, man konnte noch irgendwie ein, zwei andere Bastelsachen machen. Also es war super nett von der Stimmung. Und ja, netter Samstagabend irgendwie. Und Basteln mit IKEA. basteln mit IKEA, genau. Der einzige Nachteil ist, dass leider die Farbe nicht, die nicht alle Stifte wasserfest waren, die wir da zur Verfügung hatten, sodass ich jetzt leider einen Teil, was ich anderweitig nutzen wollte, nämlich als Verpackung für das Hochzeitsgeschenk meiner Cousine. Da muss ich mir jetzt was Neues überlegen, weil wir das einmal kurz abwaschen wollten, weil so viele Fingerabdrücke drauf waren und jetzt hat sich leider ein Teil der Farbe verabschiedet. Könntest ja einfach einen wasserfesten Stift in der Farbe nachkaufen. Ja, jein, weil es leider auch verwischt ist zum Teil. Also ein Teil der Farbe ist dann haften geblieben, aber verwischt. Sieht jetzt ziemlich doof aus. Insofern haben wir schon neue Ideen ausgelotet. Und insofern, ja. Aber das war trotzdem sehr witzig. Kann auch sein, dass einfach die Teilnehmer die Stifte, die vom Papierbasteltisch waren, mit an den Glasbastelstand genommen haben und es Ja. dadurch kaputt gemacht haben, sozusagen. Aber ich habe auch eigentlich versucht, darauf zu achten, dass ich Stifte habe, auf denen draufsteht, dass sie permanent sind. Aber offensichtlich habe ich das nicht gründlich genug getan. Egal, aber es war ein sehr netter Abend und würde ich, glaube ich, jederzeit wieder machen, einfach für den Spaß an der Sache. Es war jetzt irgendwie nicht so, dass ich dringend neue Möbel gebraucht hätte oder neue Deko und es hat mich da auch nichts massiv von angesprungen. Wobei sie hatten Kissen in Petrol, die waren sehr toll. Die Farbe war toll. Aber das wäre auch so ziemlich das Einzige. Und unser neues Sofa braucht ja noch Kissen. Aber ich wollte eigentlich welche weben, also werde ich vielleicht keine kaufen. Ich erkenne da aber ein gewisses Muster. Ja, Petrol ist gerade was, was mich unglaublich anfixt. Aber ich kann nicht nur petrolfarbene Wolle kaufen, das wäre doof. Ich versuche nicht nur petrolfarben zu Du könntest sie kaufen. kaufen und wenn sie dir dann irgendwann nicht mehr gefällt, doch an mich weitergeben. Ja, auch das wäre denkbar. Ach doch, ich habe petrolfarbene Perlen gekauft. Ach, das stimmt, das habe ich ganz vergessen. Ich war ja noch auf der Perlenkunstmesse in Hamburg. Du siehst, meine Shownotes habe ich auch sehr flüchtig gemacht, die Hälfte der Dinge fehlt. Ich war auf der Perlenkunstmesse noch hier in Hamburg. Das war nämlich der Morgen nach dem IKEA-Event und hatte mich da eingemietet in einen Workshop, eingemietet, habe da einen Workshop gebucht zum Glasperlen selber machen. Ui. Also nicht diese winzig kleinen, die man so zum Einstricken und Aufhellen und so nimmt, sondern wirklich diese großen, die mehr so einen Zentimeter und mehr Durchmesser haben. Und habe dann in einer Dreiviertelstunde drei oder vier, nee, vier Perlen selber gemacht. Bin da ganz schön stolz drauf. Die müssen jetzt noch so ein bisschen an der Seite abgefeilt werden, weil die werden ja auf so einem Dorn aufgewickelt und da ist jetzt noch so ein Rest dran, das muss ich noch ein bisschen mit irgendwie Schleifpapier ein bisschen abglätten und dann kann ich die auf eine Kette packen und auch mal tragen. Genau, die sind ganz cool geworden. Das ist auch nicht so schwer. Da hätte ich auch Bock drauf, sowas nochmal zu machen, aber das ist halt auch, man braucht so einen Brenner und das ist irgendwie wahrscheinlich eine Abzugsanlage oder so. Das ist Ja. nicht so wohnzimmertauglich. In meiner Schwiegerfamilie hat das jemand professionell gemacht. Da habe ich das ein, zwei Mal gesehen. Das ist schon spannend. Ja, also das fand ich, das hat richtig Spaß gemacht. Aber auch Also da, Ex-Schwiegerfamilie. ja, dachte ich mir schon, dass du deine Ex-Schwiegerfamilie meintest. Nein, aber das ist halt tatsächlich was, wo ich sage, also das ist schön, aber es macht halt auch keinen Sinn, wenn man das nicht verkauft, weil also so viel kann man selber gar nicht davon tragen und verschenken. Also das ist halt irgendwie wie bei allen Kreativthemen, die ich so ausprobiert habe in letzter Zeit. Also es macht super Spaß und ich könnte mir vorstellen, das öfter zu machen, aber ich habe eben das Problem, dass ich nicht so ganz genau weiß, was ich dann mit den ganzen Ergebnissen tun soll. Und sie nur zu machen, um sie zu verschenken, dafür ist es dann irgendwann doch ein bisschen teuer. Ja. Lauter solche Sachen zu machen. So, aber ich glaube, jetzt habe ich tatsächlich alles erzählt. Also ich Dann höre ich habe jetzt hier mal noch, auf. ich habe parallel schon mal ein bisschen was abgestrichen, wo ich dachte, ja, ich schaue jetzt mal auf die Zeit, vielleicht muss ich Oh das auch gar nicht nein. erwähnen. Jetzt habe ich dir und zu jetzt viel gehe ich Zeit mal durch die geklaut. Liste. Wie bitte? Jetzt habe ich dir die ganze Zeit geklaut. Es tut mir leid. Ja, oder ich dir davor, ne? Oder wie auch immer. Wie auch immer, oder du erzählst es beim nächsten Mal. Ja, bis dahin habe ich wieder alles vergessen. Du kannst ja deine Notizen aufbewahren. Egal, red mal weiter. Ja, also über das Spinnrad habe ich ja auch schon geredet. Da ist halt noch die Überlegung, ich hätte es am liebsten wirklich mit nach Toulouse genommen. Aber das ist Blödsinn. Naja, genauso wie drei Spinnräder haben Blödsinn ist, ne? so viel dazu. Naja, aber bei Dann. zwei Wohnungen machen zumindest zwei Sinn. Ja, das finde ich ja auch. Also drei könnte man tatsächlich überlegen, aber zwei finde ich völlig legitim. Ja, aber die zwei, die da in der anderen Wohnung stehen, die erfüllen ja sozusagen unterschiedliche Zwecke. Tja. Naja, wie auch immer. Also erstmal bleibt es bei dreien. Und dann, mein Freund ist ja mal Rallye gefahren. So richtig mit Rallye-Auto selbst gebaut und allem. Und also ich bin da schon mal mitgefahren. Und das macht schon Spaß, auch wenn ich da ziemlich reisekrank werde. Also ich werde halt, ich bekomme Motion Sickness. Also egal ob auf dem Schiff, da ist ganz ätzend. Oder früher als Kind auch im Auto. Also so typische Frage, sind wir bald da? Ja, noch 10 Minuten. Okay, dann muss ich jetzt mal raus. Und das ist natürlich in dem Rallye-Wagen, wenn der dann rallye-mäßig bewegt wird, auch eine Katastrophe. Aber ich bin jetzt endlich nach ziemlich, ziemlich langer Zeit dazu gekommen und habe ihn selber gefahren. Und dann geht es tatsächlich, also wenn du selber fährst, hast du das Problem nicht? Ja, das geht mir beim normalen Autofahren auch so. Also wenn ich selber fahre, ist das überhaupt kein Problem. Und nun muss man natürlich sagen, ich habe das Ding das erste Mal bewegt. Ich durfte dann auch 2 Tage fahren. Also beim ersten Tag ging es wirklich nur darum, das Ding in Bewegung zu bekommen. Und das hört sich einfach an, ist es aber überhaupt nicht, weil das hat mit einem normalen Straßenwagen nicht viel zu tun. Also der hat zwar eine Straßenzulassung, man darf damit auf der Straße fahren, aber der verhält sich halt nicht wie ein Straßenauto. Der klingt nicht wie ein Straßenauto. Du sitzt in so einem richtigen Schalensitz, also mit die Kopfstützen nehmen dir sozusagen die Sicht zur Seite. Die sind um den Kopf rumgezogen. Genauso der Sitz, das ist ein Vierpunktgurt. Da ist kein Innenleben im Auto, das ist einfach das blanke Metall und ein Aber hast du Käfig mich ist nicht halt mit so drin. einem Auto mal mitgenommen hier in Hamburg? Nein, das ist sein normales Auto. Ach so, aber das hatte auch so ähnliche Anwandlungen. Es war auch weit Überhaupt entfernt nicht. von einem normalen Auto. Was? Du hast mich irgendwann mal von Naima aus, also von Mailis aus, nach Hause gefahren. Da sind wir in einem Auto gefahren, was quasi kein Innenleben hatte und was solche. Nein. Doch! Nein. Ich habe mit dir in so einem Auto gesessen. Was soll es sonst gewesen sein? Also ich habe dich einmal mitgenommen in dem Auto meines Freundes, in dem normalen Auto meines Freundes, und da hat der Sitz gequietscht, das erinnere ich noch. Aber das war sein normales Auto. Aber das war irgendwas mit Vierpunktgurten und keine Ahnung, es war sehr wenig Ausrüstung im Auto. Es war ein sehr Nee, also spartanisches Innenleben. mit dem Auto hätte ich dich garantiert nicht abgeholt. Nee, du hast mich ja auch weggebracht. Oder auch weggebracht. Also ich würde dieses Auto im Straßenverkehr gar nicht bewegen wollen. Wir In der sind mit Innenstadt. irgendwas gefahren, was nicht wie ein normales Auto war. Ich habe Nicht kein. wir. Ja, wer denn sonst? Weiß ich nicht, Ich aber kenne nein, sonst wirklich niemanden, nicht. der sowas fährt. Egal. Und ich bin es ja nur vor 2 Wochen das erste Mal selber gefahren. Stimmt. Seltsam. Vielleicht habe ich ein Déjà-vu. Vielleicht haben wir das irgendwie. Ich weiß auch nicht. Aber ist egal. Red weiter. Ich bin Ja, verwirrt. also man trägt dann auch so Mickey-Mäuse, weil sonst ist es in dem Auto kaum auszuhalten mit der Lautstärke. Und wir haben dann in dem Industriegebiet auf einem Parkplatz von, was war das eigentlich? Naja, halt irgend so ein Industriegebiet auf dem Parkplatz, habe ich Anfahren geübt. So banal, wie es klingt. Kleiner Flashback in die Jugend. Ja, so ungefähr, weil, wie gesagt, das Anfahren mit diesem Auto, das hat einen ganz, ganz kleinen Punkt, an dem du tatsächlich Gas geben musst. Also der Schleifpunkt kommt relativ hart und dann muss auch Standgas da sein. Sonst ist er sofort weg. Und das hat keine 5 Minuten gedauert. Ich bin halt im ersten Gang, ich habe, glaube ich, nicht mal geschaltet. Ich bin einfach nur im ersten Gang, habe angefahren, eine Kurve gedreht, wieder angehalten, wieder angefahren. Und das hat keine 5 Minuten gedauert. Da ging irgendwo an der Seite ein Tor hoch und dann haben die uns da runtergeschmissen. Hier wird nicht gerannt, hier werden keine Rennen gefahren. Und ich dachte nur, ich habe doch noch nicht mal Gas gegeben. Ich bin doch nur angefahren. Das Ding ist halt wirklich laut. Und ich habe das ja auch nicht ausgefahren. Also selbst danach, wir sind da ein bisschen über die Landstraßen gefahren. Ich bin überhaupt nicht auch nur ansatzweise in den Grenzbereich mit diesem Auto gekommen. Also ich war nicht mal in der zweiten Hälfte des Umdrehungsmessers. Weil da kommt er dann unter den 5000 Umdrehungen, scheppert der halt sehr doll. Und wenn man über so einen Punkt rüberkommt, dann schnurrt er richtig. Aber bis dahin bin ich gar nicht gekommen. Ich war so mit Schalten und Anfahren und ich weiß nicht, was beschäftigt, weil das ist auch, das Auto liegt halt sehr direkt auf der Straße. Also du, jede kleinste Bewegung am Lenkrad wird sofort umgesetzt. Es hat auch keine Servolenkung, keinen Bremskraftverstärker, also nichts. Alles, was du machst, musst du direkt machen und mit Muskelkraft. Das war eine spannende Erfahrung. Das glaube ich. Das würde ich auch noch mal wieder machen, wenn wir da sind. Naja, ich bin halt den ersten Tag gefahren und irgendwann sagt mein Freund dann so: So, jetzt ist auch mal gut. Und ich so: Aber, du musst das doch vorher ankündigen. Weißt du, er sagt so: So, jetzt halt mal hier rechts an und dann wechseln wir. Ich so: Nee. Dann habe ich halt am nächsten Tag nochmal ein paar Runden gedreht. Aber ja, das ist ein interessantes Gefühl. Also erstaunlicherweise, ich habe dann auch Fotos auf Instagram gepostet. Ich glaube, das ist das Foto, das die meisten Kommentare bekommen hat bisher. Ja, ist kein Wunder. Ja, das ist schon, das macht schon Spaß. Ich finde auch, er sollte den nicht verkaufen. Er überlegt da immer mal wieder und ich finde das nicht richtig. Dann, ganz andere Schiene, waren wir wieder auf Helgoland. Das Da war kein war's. Rennwagen, nein. Nein. Das war wieder ein Miniflieger und ich hatte, wie gesagt, mein Spinnrad dabei und es ist da ja auch, abgesehen von den Tagestouristen, relativ ruhig. Wir sind auch regelmäßig spazieren gegangen. Wir sind so nicht viel gekommen, weil war ja Urlaub und so viel zu tun. Wie vorhin schon gesagt, ich habe es nicht mal geschafft, mir Online-Strickzeitschriften anzugucken. Aber was ich ganz süß fand, wir waren da. Also in einem Restaurant und da habe ich doch tatsächlich ein Pärchen gesehen, also mittleren Alters, ne? Und sie hat dann nach dem Hauptgang ihre Socke rausgeholt und hat gestrickt. Sehr schön. Also ein Strickladen gibt es, glaube ich, nicht auf der Insel, macht bei 1400 Einwohnern wahrscheinlich auch keinen Sinn. Aber ich fand es einfach schön zu sehen, dass Leute auch einfach so öffentlich machen. Cool. So mit Nadelspiel und allem und die haben sich dann auch nebenbei unterhalten. Also die waren da auch bekannt, die wohnen garantiert auf der Insel. Aber das war so eine schöne Anekdote. Da habe ich dann auch den ganzen Abend ein Lächeln im Gesicht gehabt. Ich gut. Ja. Ja, ich finde, dass man das wenig sieht so in der Öffentlichkeit. Ich meine, ich Stimmt. stricke ja jetzt auch selten in der Öffentlichkeit, seit ich nicht mehr Bus und Bahn fahre. Aber ja. Dann auch noch aus dem Bereich Erlebnisse waren wir gestern Abend auf einem Klassik-Dinner, was dann die Nacht noch kürzer gemacht hat, als sie eh schon gewesen wäre. Und zwar gab es im. Kennst du den Söhlberg? Da ist oben ein Hotel drauf. Hat auch, leider war das Wetter gestern nicht so sonnig, aber es hat einen wunderbaren Blick. Die haben oben auf dem Hotel noch so ein kleines Türmchen. Gefühlt 50 Stufen, nee, wahrscheinlich mehr sogar. Und das ist der höchste Aussichtspunkt in ganz Hamburg. Das wusste Ja. ich auch nicht. Also ich glaube, der Fernsehturm ist höher, weil der war noch höher. Aber es ist höher selbst als der Michel und alles. Und von da oben hat man einen wunderbaren Blick auch auf diese kleinen Elbinseln und so. Das war wirklich süß. Ich war noch nicht Dann. auf dem Turm, aber ich war schon mal auf dem Silberg. Ah. Ja, wir sind dann auch von oben runtergelaufen an die Elbe durchs Treppenviertel und dann muss man ja auch wieder hoch. Ich habe das andersrum gemacht. Ich bin von unten nach oben und wieder runter. Ja, nee, wir Irgendwie eine waren halt dann oben. Firmenveranstaltung, wo wir Kunden bespaßt haben und sind dann irgendwie mit dem Schiff angelegt und dann zu Fuß darauf zum Mittagessen und dann hinterher wieder zu Fuß runter. Ja, ich hatte kurz überlegt, ob ich unten auf die Bergziege warte. Ja, das ist der kleine Bus, der da fährt, für Ja, alle, genau, die es nicht wissen. das ist die HVV-Linie 48 und das ist der, ich glaube, der einzige Bus im HVV-Verbund, der so ein kleiner ist, ne? Also das Ja, der sind ist echt so mini irgendwie. Also, 20 ja, Sitzplätze oder 20. so. Ich bin noch nicht damit gefahren, aber ich denke so 20 Plätze, ja. Und Ja. tatsächlich ist dieses Treppenviertel in Blankenese, das ist schon steil. Also, man sagt immer Hamburg Ja. und flach und so, aber Blankenese hat tatsächlich ziemlich fiese Treppen. Da gibt es nicht Ja. umsonst Treppenläufe und sowas. Treppen und auch die Straßen dazu sind Ja. entsprechend. Also als wir zum Hotel gefahren sind, da stand auf dem letzten Abschnitt der Straße ein Schild mit 15% Steigung. Das ist nicht ohne. Ja, das Und ist es in ist der halt auch Tat. alles so verwinkelt da unten, ne? Ja, da Ah ja, kommst du und auch weil mit da einem halt normalen Bus auch nicht durch. eben, also es gibt auch an manchen Stellen wird der Müll nicht mal mit dem Müllauto abgeholt, sondern die stellen halt Säcke an die Straße, also an die Straße, an die Treppe. Ja, und deswegen wird das halt mit so einem kleinen Bus bedient, die Gegend. Und man nennt diese Buslinie eben auch liebevoll die Bergziege. Aus verständlichen Gründen. Ja, eine Ja, der großen jedenfalls. Attraktionen. Ja, das ist genauso wie, man kann natürlich in Hamburg eine Stadtrundfahrt machen, in den roten Doppeldeckerbussen. Das ist auch ganz süß und man kann auch eine Hafenrundfahrt machen, aber man kann halt auch einfach auf eine HVV-Fähre gehen und je nachdem, welche man erwischt, haben die Kapitäne auch Spaß daran zu erklären, was da so alles passiert unterwegs. Also das ist so eine Ja. alternative Form der Stadtführung und das finde ich einfach schön. Ja, wobei es, also diesen Sommer, ich habe das ein, zwei Mal gemacht, also am Wochenende fast schon keinen Spaß mehr macht, weil es Ja. so voll auf diesen Fähren ist. Klar. Also das ist dann tatsächlich, weil es halt mittlerweile viele entdeckt haben, dass es halt einfach im normalen Tagesticket für die Öffis mit drin ist und die Gruppentickets sind halt nicht teuer. Und wenn du dir überlegst, was so ein Ticket für so eine Hafenrundfahrt kostet und du willst nur ein bisschen Schiff fahren, Ja. dann machen das halt sehr viele als Alternative und ja, Kann ich dementsprechend aber voll total ist es. Ja, verstehen. plus die ganzen Hamburger, die einfach mal irgendwie ans andere Ufer wollen oder auf ein Stück weiter flussaufwärts, flussabwärts, um irgendwie einen Ausflug zu machen oder so. Und Ja. dadurch ist es halt echt voll. Also das ist ziemlich krass. Und dafür, dass sie eigentlich laut Fahrplan im Viertelstundentakt fahren, die fahren in den Sommermonaten tatsächlich am Wochenende in 5-Minuten-Taktung. Das ist total krass. Also 5 bis 10 Minuten, je nachdem halt, sobald das eine Schiff voll ist, kommt quasi das nächste. Das ist Ja. eigentlich in besserer Taktung als unter der Woche, was ziemlich abgedreht ist, weil die sind ja eigentlich dazu da, um die Menschen, die hin und her müssen zur Arbeit, hin und her zu bringen. Und das ist ja kein Touristenshuttle, aber am Wochenende ist es mehr Touristenshuttle. Einfach alles eine Frage des Blickwinkels, nicht? Genau. Aber es ist cool, ich fahre da sehr gerne mit, wenn es nicht gerade viel zu voll ist. Ja, naja, wir haben uns das dann gespart. Wir haben da halt nur nett gesessen, ein bisschen was getrunken, eine Schorle. Ja, zumal du ja auch nicht so gerne Fähre fährst. Stimmt. Und dann das Konzert gestern Abend, das waren tatsächlich Geiger, 12 Geiger aus dem Bolschoi-Theater. Und das hat mir sehr gut gefallen. Also die hatten natürlich dann auch ein entsprechendes Repertoire, also sehr russisch-lastig. Ein paar ukrainische Stücke waren dabei, einige bekannte, einige weniger bekannte. Und dann im Ballsaal des Hotels, das war schon beeindruckend, ne? Also wenn man denn so live klassische Musik hat, da war dann bei manchen Stücken auch noch eine Klarinettistin dabei. Ich liebe Klarinette. Das hat mir echt gefallen. Und dann sind ein Teil der Leute auch relativ wenig, wie ich fand. Also, was hatte ich durchgezählt? Es waren 120 Plätze. Davon waren gut 100 besetzt. Und zum Dinner hinterher sind aber nur knapp 30 Leute geblieben. Okay. Und das Hotel Silberg hat einen Koch. Und jetzt muss ich lügen. Da muss ich mich jetzt auf meinen Freund verlassen. Der sagte, der hätte sogar 2 Sterne. Was in Deutschland ja nicht so, also was heißt nicht so üblich ist. Es gibt natürlich auch Köche mit mehreren Sternen, aber es ist in Frankreich natürlich immer noch was anderes. Und Stimmt. der hat da wirklich ein Aber ich weiß leckeres nicht, wie Menü viele Sterne er hat. gezaubert. Ja, ich könnte es jetzt nachgucken. Ich behaupte jetzt einfach mal 2 und wenn das nicht richtig ist, dann schiebe ich es auf meinen Freund. So. Ist ja egal, Hauptsache Also, es war lecker. ja, unter Quellenangabe, ne? Der Freund. Nee, das war schon toll. Ich finde auch, wir sollten solche Sachen häufiger machen. Weißt du, einfach mal Sachen, die ein bisschen abseits dieser großen Bühnen sind und einfach mal was sehen, was man jetzt vielleicht spontan nicht auf dem Schirm gehabt hätte. Ja. Ja, das war's an der Eventfront. Dann habe ich tatsächlich auch noch ein Rezept. Und zwar im Zeitmagazin entdeckt. Da ist immer so eine Kategorie, ich weiß gar nicht, das war auch irgend so ein berühmter Koch, der das früher gemacht hat und jetzt macht das eine Dame namens Elisabeth Rether, die auch immer sehr angenehm schreibt. Und zwar ist es ein Auberginensalat. Den habe ich jetzt, glaube ich, schon 4-mal gemacht, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben. Auberginen dachte ich immer, ja, schmeckt so nach nix. Ich bin auch überhaupt nicht mit Auberginen glücklich, aber Und dann haben sie immer diese ledrige Haut Ich und kann die nicht alles anfassen, ohne irgendwie. Gänsehaut zu kriegen. Deswegen esse ich so ungern Aubergine. Also, wenn ich die anfasse, geht es mir so wie so Nägel an Schultafel oder so. Genau das Ui. passiert, wenn ich eine Aubergine anfasse, weil ich das einfach irgendwie. Deswegen esse ich sie auch nur, wenn sie irgendwo ganz klein gehäckselt irgendwo mit drin ist. Aber nicht so ein reines Auberginenessen. Das ist echt so. Dann sagst du, oh ja, wenn's gar nichts anderes gibt, esse ich's. Nee, und ich schneide die jetzt tatsächlich, also im Rezept steht 1 bis 2 Zentimeter große Würfel. Ich schneide sie eigentlich jetzt lieber inzwischen ein bisschen größer sogar, weil dann sind die in der Mitte so richtig schön matschig und durch und außen werden sie aber langsam schon kross, ohne dass sie austrocknen. Und das wird dann im Ofen einfach überbacken. Es kommt relativ viel Öl dran, Knoblauch. Im Rezept sind eigentlich Basilikum und Petersilie vorgesehen, aber ich hatte beim ersten Mal kein Basilikum dabei und lasse den seitdem auch weg. Schmeckt auch mit nur Petersilie gut. Statt Essig im Dressing ist Zitrone drin, was ich festgestellt habe, was, glaube ich, in der griechischen Küche auch relativ häufig benutzt wird. Kann sein, Und ja. zum Schluss kommt oben drüber noch Tahini, wobei das heißt, glaube ich, auf Deutsch irgendwie anders. Tahine, Tahina, Ja, aber ich weiß, was du das meinst, ist diese diese Sesampaste. Sesampaste, die ich auch einfach frech selber gemacht habe. Das ist total einfach. Also ich habe so ein bisschen Sesam angeröstet und dann wird der einfach so lange im Mixer oder wie auch immer klein Ja, gehaspelt, bis klar. das ganz fein ist und anfängt zu kleben. Und ich habe dann noch ein bisschen Öl dazu getan, also im besten Fall geschmacksneutrales, weil damit das diesen feinen Sesamgeschmack nicht überdeckt. Und das ist so lecker. Also allein schon diese Tahini. Das habe ich festgestellt, davon lohnt es sich, genauso wie von Pesto oder so, immer ein Gläschen im Schrank zu haben. Im Kühlschrank, natürlich. Habe ich auch. Also davon habe ich tatsächlich immer ein Gläschen im Kühlschrank, weil ich auch sehr gerne Hummus mache und da gehört das hier rein. Ja. Das erinnert mich daran, dass ich noch gekochte Kichererbsen im Tiefkühlfach habe. Dann weiß ich ja, was es bei euch demnächst zu essen gibt. Ja. Was habe ich denn sonst noch auf der Liste? Und ich verspreche auch, dass ich mich beeile. Also meine neue Ich habe Zeit. Wasserflasche. Ich habe eine neue Wasserflasche aus Glas, also nur aus Naturprodukten, aus Glas, aus Porzellan, aus Naturkautschuk und aus Edelstahl, weil ich es nicht mehr einsehe, dass ich Wasser immer in Plastikflaschen durch die Gegend schleppe oder gar kaufe. Wir hatten da auch eine sehr lange Diskussion im Büro und ich glaube, so nach und nach gibt es immer mehr im Büro, also in unserem Team, die das auch so sehen. Also mal schauen, ob wir irgendwann davon wegkommen, tatsächlich als Bürogemeinschaft Wasser zu bestellen. Aber das war so ein, Stelle ich mir also gerade in ich. Frankreich auch noch mal anders vor, wo Glasflaschen ja nun noch weniger verbreitet sind als hier. Ja, schwieriger wird es dann noch mit dem Kaffeebecher. Weil da nehmen halt alle diese Einwegbecher. Das kann ich dann irgendwo nachvollziehen noch, weil sie sagen, ja, ich will den halt nicht jedes Mal abwaschen. Aber gut, wir fangen erstmal mit den Wasserflaschen an, nicht? Ja, also die haben bei uns auf dem Unternehmenscampus tatsächlich Plastikbecher mittlerweile verboten. Also die gibt es nicht mehr. Die Kantinen bieten die nicht mehr an. In der Kantine gibt es bei uns auch keine Plastikbecher, aber wir haben halt überall Wasserspender und man kann halt auch ohne Probleme Wasser in Flaschen bestellen. Das kommt dann natürlich in Plastikflaschen. Also nee, wir haben Wasserspender und die stehen aber in den Kochecken sozusagen. Aber das Problem Ja. ist halt, dass die Leute, die, weil es jetzt keine Pappbecher mehr gibt, nehmen sie halt die Becher aus der Kantine mit und dann stehen die Becher aus der Kantine im Hauptgebäude auf allen Etagen in den Küchen in der Spülmaschine und in allen Nebengebäuden in den Spülmaschinen und dann stehen sie da in den Küchen rum und kommen nicht zurück in die Kantine und dann hat die Kantine kein Geschirr mehr. Und Ja. irgendjemand muss sich erbarmen und das Zeug rübertragen. Und das ist halt, das ist der Nachteil daran, dass wir jetzt nur noch, dass wir jetzt kein Pappgeschirr mehr haben, weil das eben dann dazu führt, dass das Zeug nicht wieder zurückwandert. Ja, aber das Aber wird sich auch irgendwie einrenken. ich denke auch, und es gibt auch zum Teil so ein Mehrwegangebot von einer Firma auf dem Campus, die eben, da kauft man einen Mehrwegbecher, der ist zwar auch aus Kunststoff, aber immerhin dann Mehrweg. Und wenn man den mitbringt, dann zahlt man weniger fürs Getränk. Okay. Was ich eigentlich auch ganz cool finde. Nur da ich eh keinen Kaffee trinke, entfällt bei mir die Frage, ob ich nach dem Essen mir noch einen Kaffee in welchem Gefäß auch immer mitnehme. Ja. Und jetzt habe ich einen Maschenmarkierer im Mund. Moment. Ja, was ich halt an dieser Flasche Entschuldigung. toll fand, also eigentlich, also zum einen haben die halt süße Motive da drauf, eine ziemlich große Auswahl auch. Und die haben halt auch das Gummi ist Naturkautschuk und die haben eine sehr große Öffnung. Weil ich habe festgestellt, wenn man so eine kleine Öffnung hat, ist es halt immer blöd, Wasser einzufüllen. Es plätschert immer alles daneben. Und es ist halt noch so ein Tragegriff dran, der super in der Hand liegt, auch aus Edelstahl. Also, ich muss sagen, ich habe sie jetzt noch nicht getestet, weil ich habe sie ja gerade erst mitgebracht. Aber ich freue mich schon auf meine Flasche. Ja, cool. Ja, ich finde das eigentlich auch. Mein Problem ist halt, dass ich das Zeug halt sehr viel zu Fuß durch die Gegend trage. Und Ja. da haben halt Plastikflaschen echt einen Vorteil, weil sie einfach einen Bruchteil von dem wiegen, was so eine Glasflasche wiegt. Das hält mich meistens davon ab, tatsächlich mich mit Glasflaschen zu bestücken, weil ich einfach finde, dass ich meinem Rücken das nicht zumuten möchte die ganze Zeit. Also weil ich halt tatsächlich. Jetzt im Sommer bin ich viel Fahrrad gefahren, da geht's noch, aber jetzt, wenn eben die Fahrradsaison für mich dann demnächst zu Ende geht, dann bin ich wieder hauptsächlich zu Fuß unterwegs und mit der U-Bahn. Und damit habe ich alles, was ich mittrage, muss ich tragen. Und da finde ich Glasflaschen tatsächlich keine gute Option. Und auch in so einem Wanderurlaub, wo man dann mit Hüttenübernachtung unterwegs ist und so, und man versucht wirklich jedes Gramm zu sparen, wenn ich dann Glasflaschen mit mir rumtrage, ist irgendwie nicht so sinnvoll. Verstehe Zumindest ich total. gewichtstechnisch. Also da ist so ein bisschen, wo ich dann mit mir selber noch im Zwiespalt bin, da versuche ich schon eher auf so eine Aluflasche auszuweichen. Wobei Alu ja jetzt auch nicht das Optimum ist, aber es ist zumindest, Ja. ne, es ist aber wenigstens kein Plastik und es ist gewichtstechnisch dafür aber was anderes als Glas. Ja, ich hatte halt auch geschwankt. Also entweder Alu, aber da gibt es ja dann auch wieder die Diskussion, ist das jetzt für die Gesundheit gut oder nicht? Ja. Dann hatte ich überlegt Edelstahl, aber ich finde bei Edelstahl, dass sich Getränke manchmal im Geschmack verändern. Ja. Und ja, dann bleibt halt nur noch Wasser. Ich meine, ich habe auch den Vorteil, dass ich halt nicht so viel zu Fuß unterwegs bin, beziehungsweise wenn wir spazieren gehen, dann habe ich immer nur eine kleine Tasche mit und dann kann ich diese Flasche, weil die halt diesen Tragegriff hat, auch einfach in der Hand halten. Und ich habe halt ganz bewusst nur die 0,6 Liter Flasche genommen. Es gab 1 Liter und 0,6. Und das dachte ich, ist halt noch so eine Größe. Also viel mehr brauche ich, wenn ich spazieren gehe, auch nicht. Und das ist halt so eine Größe, die ist dann noch nicht so schwer. Ja, also im Büro habe ich Ja. tatsächlich quasi nichts an Plastik. Ich habe da eine Glaskaraffe und einen Porzellanbecher und mache mir da meinen Tee. Insofern Ja. komme ich da selten in die Verlegenheit, aber halt tatsächlich für sowas wie zum Sport, zum Chor oder so, da habe ich halt immer was zu trinken dabei und da muss es dann auch schon locker ein halber Liter sein und dann ist so eine Ja. Glasflasche da echt ein ganz schöner Gewichtspunkt und den will ich dann auch nicht von morgens bis abends mit mir rumtragen müssen, irgendwie. Das ist so ein bisschen unpraktisch. Verstehe ich. Und deswegen bin ich da noch in so einer Zwickmühle und sage halt so, also Glas fände ich eigentlich schöner, aber möchte ich nicht rumtragen. Und habe deswegen noch nicht für mich so die Lösung gefunden. Und Alu will ich halt auch nicht die ganze Zeit nehmen und Edelstahl, wie gerade von dir beschrieben, ist auch nicht so hübsch. Also Ja, also insofern, ich habe mich ja. da jetzt auch schon länger mitgetragen und habe dann halt für mich abgewogen und dadurch, wie gesagt, dass ich Ja. nicht so viel zu Fuß unterwegs bin. Ich kann dir ja mal berichten, wie es sich so verhält mit der Flasche. Auf jeden Fall sehr gerne. Und immerhin nehme ich dann aber auch diese Mehrweg-Dinger und nicht diese Ja. Einweg-Plastikflaschen. Also, ne, also die nehme ich tatsächlich nur im Notfall. Ansonsten Ja. habe ich eine Flasche, die ich mehrfach benutze und die dann auch ein bisschen stabiler ist und dann wenigstens hoffentlich länger hält. Und das ist dann tatsächlich, finde ich. Also damit kann ich es für mich halbwegs vertreten, ohne mich zu schlecht zu fühlen. Mag jetzt jemand mit genauerer Kenntnis, was das für Einflüsse auf Umwelt, Gesundheit und sonst was hat, anders sehen, aber es ist der Weg, den ich gerade für mich gehe, weil er einfach am praktikabelsten in meinem Alltag ist. Ich finde auch, das muss jeder für sich entscheiden. Ich meine, so wie du sagst, ja, das Gewicht ist für mich halt relevant. Der nächste sagt vielleicht, ja, mit Alu habe ich überhaupt kein Problem, also nehme ich eine Aluflasche. Ja, muss halt jeder für sich wissen. Genau. Ja, aber ich finde, das sind so Themen, wo ganz schnell Menschen missionarisch werden. Und das finde ich Ja. dann ist so ein Punkt, wo ich dann immer, das mag ich nicht so gerne. Also ich finde, jeder darf gerne so bewusst oder unbewusst leben, wie er oder sie möchte, aber ich finde dann zumindest nicht anderen Leuten zu erklären, sie wären ganz schrecklich schlechte Menschen, weil sie dieses oder jenes nicht tun, finde ich einfach nicht okay. Also wenn jetzt jemand wirklich irgendwelchen gefährlichen Sondermüll in die Landschaft gibt, würde ich wohl auch sagen, sag mal, geht's noch, aber also wenn jetzt, ob jetzt jemand eine Plastikflasche benutzt oder nicht, da würde ich jetzt niemandem sagen, sag mal, bist du denn hier für ein Umweltsünder, so ungefähr? Aber es gibt ja durchaus Leute, die einem sowas sagen. Und im das Alltag würde mag ich ich das dann auch halt nicht nicht. machen. Bei mir im Büro ist es halt einfach so, dass ich sehe, wie viel Wasser da in Flaschen durchgeht. Und wir Ja. haben halt überall diese Wasserspender und das sind alles 1,5 Liter Flaschen. Und wie häufig nimmt sich jemand eine Flasche, trinkt 3 Schlucke, stellt die irgendwo hin und dann weiß wieder keiner mehr, wem die Flasche gehört. Also die wird dann noch Ja. nicht mal ausgetrunken. Na, super. Und das ist so der Punkt, wo ich dann auch sagen Nein, also in so einem würde. Umfeld würde ich dann, glaube ich, auch was sagen. Also es ist aber nochmal was anderes, als wenn du irgendwie Leuten, die du zufällig irgendwo triffst, das sagst, hey, wie kannst du denn Ja. sowas benutzen oder so. Oder so. Und Leuten, die man nicht so gut kennt, aber ich finde, in so einem Büroumfeld kann man das durchaus mal sagen, zu sagen, hier komm, wir könnten doch mal jetzt als Gruppe versuchen, ein bisschen was für die Umwelt zu tun. Also das finde ich, hat aber nochmal einen anderen Charakter, als jemandem explizit zu sagen, ich finde aber, dass du dich nicht moralisch genug Ja. gut verhältst. So. Also ich rede ja trotzdem auch noch mit den Kollegen, auch wenn sie Plastikbecher für ihren Kaffee benutzen und Wasser aus Plastikflaschen trinken. Ja, sonst wäre wahrscheinlich dein Alltag auch schwierig. Ja, in der Tat. Ich habe zum Schluss nochmal eine Frage an unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht auch. Und zwar trage ich mich mit dem Gedanken, also da sind wir auch schon wieder beim Thema Umwelt, einen Küchenkomposter anzuschaffen. Ich achte halt so auch ein bisschen darauf, dass ich möglichst wenig Müll produziere. Wir kaufen unser Obst und Gemüse frisch, also auch ohne Plastikverpackung und so weiter. Und ja, irgendwie war ich über dieses Ding gestolpert und war jetzt ein bisschen unschlüssig, mit wie viel Erde man da, also mir geht es weniger um die Erde, sondern wirklich, die da hinten rauskommt, sondern wirklich um die Tatsache, dass das halt, wenn das so abgeholt wird, irgendwo in der Müllverbrennungsanlage oder ich weiß nicht, wo landet. Und unsere Mülltonnen sind auch immer relativ voll. Ja, es ist einfach der Ansatz, wie weit kann ich für mich gehen, um möglichst wenig Müll zu erzeugen. Aber ich habe halt schon so ein paar Bedenken, was die Benutzung in einem geschlossenen Innenraum angeht und vielleicht auch die Geruchsbelästigung. Also wenn man einen Kompost draußen hat, ist es ja immer noch ein bisschen was anderes, ne? Also es ist halt an der frischen Luft und in der Regel hat man das auch nicht direkt neben der Eingangstür. Also du hast da wahrscheinlich keine Erfahrung. Nee, habe ich tatsächlich nicht. Aber vielleicht ist ja irgendjemand dabei, der sich dazu mal äußern mag, weil ich würde da gerne mal Erfahrungsberichte aus erster Hand haben, die aber jetzt nicht irgendwo auf einer Website in Hochglanz stehen, weil die sind natürlich alle toll, sondern wirklich, wie lebt sich das im Alltag mit so einem Ding? Vielleicht mag sich da ja mal jemand zu äußern. Ja, find ich gut. Ich kann es mir tatsächlich für uns nicht wirklich vorstellen, einfach weil ich glaube, zumindest was die Erfahrung mit dem Kompost im Garten meiner Eltern angeht, dass ich sowas nicht in der Küche haben möchte. Aber Ja. vielleicht gibt es tatsächlich irgendwelche Dinge, die so geschickt gebaut sind, dass man es das problemlos in die Küche stellen kann, ohne dass man irgendwie Angst vor Geruch oder Tieren oder irgendwas haben muss, weil irgendwie lebt sowas ja auch. Ja, ich glaube, die haben sich schon inzwischen auch ein bisschen verändert. Also natürlich, da sind Tiere drin, da sind Würmer drin, die werden halt mitgeliefert. Aber das ist schon relativ pflegeleicht. Also dieses Ganze, was ich dann immer noch kannte, dass man das Ding umgraben muss und solche Geschichten, das entfällt halt alles. Ich meine, das sind ja auch kleine Mengen, ne? Ich meine, wir sind ein Zwei-Personen-Haushalt. Da habe ich jetzt keinen Kompost, der so groß ist wie eine Gartenhütte. Nein, das stimmt schon. Und ich hatte letztens noch was gesehen, das könnte ich mir tatsächlich bei mir eher vorstellen. Das nannte sich irgendwie Balkonkompost oder so. Aber das habe ich nur so irgendwo am Rande wahrgenommen. Deswegen könnte ich noch nicht mal sagen, wo und wie, um es nochmal nachzulesen. Aber da habe ich gedacht, das wäre vielleicht noch was, wo ich drüber nachdenken würde. Also Das, eher, als was es ich in die jetzt. Küche zu stellen. Also, ne, weil Balkon Das. stört mich jetzt nicht so doll. Ja, das, was ich jetzt gesehen habe, das ist ein. Naja, was heißt Gerät? Also, das ist ein. Wie soll ich es denn nennen? Ein Ding. Ja. Das kann man halt auch auf dem Balkon oder in der Garage oder sonst wo hinstellen. Das geht halt für alles, ne? Aber sie sagen explizit, es ist auf jeden Fall Innenraum geeignet. Okay, Und sie das werben halt auch klingt damit, dass spannend. es geruchsfrei ist und ich weiß nicht was alles. Aber ich wollte mir jetzt nicht so ein Ding hinstellen, ohne vielleicht mal mit jemandem darüber gesprochen zu haben. Ja, das in der Tat wäre spannend. Ich bin neugierig, ob das irgendjemand kennt und dir da Feedback gibt, weil Ja. Du wirst es ja dann sehen. Oder wenn es per ich werde es PM. dann sehen, genau. Ja, oder wenn es per PN oder sonst wie kommt, Kannst du ja beim dann. nächsten Mal berichten. Genau. Soll ich dir was sagen? Ich glaube, das ist unsere längste Folge, nicht letzte, längste Folge ever. Wir sind bei fast 2 Stunden. Muss ja auch mal sein, ne? Muss auch Also. mal sein. Und wir müssen ja noch in der Mitte was rausschneiden und am Anfang auch. Also. Ja, aber trotzdem, ich glaube, das wird mit die längste. Aber das macht ja nichts. Kann man sich ja einteilen. Genau, dann haben wir wenigstens eine kleine Entschädigung dafür geliefert, dass wir so lange nichts gemacht haben. Ja, ich denke auch. Also Und Zeiteinheit pro vermutlich Wochen auch, sind wir, glaube ich, gut dabei. ja, und vermutlich wird es jetzt auch ein bisschen dauern, bis die nächste kommt, weil ich dann ja noch mal ein bisschen Urlaub Ich überlege habe. gerade, Ende August, Ende September wäre dann wieder so unsere. Na, ich meine, Ja. das können wir ja auch besprechen, ohne dass jetzt alle zuhören Genau, müssen. also ich tippe eher auf Anfang bis Mitte Oktober, wenn ich so meinen Kalender angucke. Aber wir sprechen da gleich nochmal drüber. Ja, wir sehen. Gucken wir mal. Sehr Ja. schön, ich würde sagen, Dann soll es das gewesen sein, das oder? war's für heute. Dann sage ich vielleicht nochmal, wo man uns finden kann. Sehr gerne. Also gerade ja vielleicht auch für die Kompostdiskussion spannend. Also, und ich hoffe, ich kriege das jetzt nach so vielen Wochen noch zusammen. Wir haben natürlich einen Blog, auf dem die Folgen veröffentlicht werden und wo ihr auch die Shownotes findet. Das ist Wollgespräche mit AE. WordPress.com. Dann haben wir in der Podcasting auf Deutsch Gruppe auf Ravelry einen Thread, der heißt sinnvollerweise Wollgespräche. Auf Ravelry findet ihr auch Katrin und mich separat. Einmal Katrin als Käthe, Kaete, und mich als Julia401. Dann hat Katrin noch eine Handvoll weitere Blogs. Ich weitere? Einen, Nee, ein. aber ich glaube, da Noch steht ein eh nichts Spannendes Projekt. drauf, genau. Ich Also im sag's Moment nichts trotzdem. Aktuelles, ja. Noch ein Projekt.wordpress.com, weil vielleicht sind ja auch neue Zuhörer und Zuhörerinnen dabei, die sich bis hier hinten durchgequält haben und die auch an deinem Sabbatical zum Beispiel letztes Jahr vielleicht noch Interesse haben. Ja, das könnte natürlich tatsächlich sein. Dann habe ich noch einen Account bei Instagram, da bin ich Frau.Neumann. Und ich glaube, das reicht, oder? Ja, ich glaube auch, damit findet man uns. Per PM Ja. sind wir auch zu erreichen. Genau, mich hat auch letzte Woche eine sehr liebe PN von einer Hörerin erreicht, die sich bedankt hat, dass wir einen Podcast machen. Schöne Grüße auf diesem Weg nach Wien. Und ja, ich würde sagen, in diesem Sinne, au revoir Revoir und und tschüss. tschüss. Nicht Oh, warte Langweiligkeit mal hat? kurz, warte mal kurz. Hast du irgendein ein Tier zu erschlagen? Ja, ich, kurze Pause, sorry. Mach mal, ich rette meine Masche. Ich, warte mal kurz, mal sehen, wie die Ausschläge sind. Ah, da ist es wieder.